Kapitel 10. Ich befürworte stark, dass im Falle eines Krieges in der nahen Zukunft zwischen Deutschland auf der einen Seite und Großbritannien, Frankreich und Polen auf der anderen Seite, keine Maßnahme ergriffen werde, die ein neutrales Italien zu einer Defensivaktion gegen uns zwingen würde. DBFPWN Nummer 269, Stern um 15:20 Uhr übergibt Botschafter V. Mackensen Mussolini einen Brief Hitlers, in dem er ihn von der politischen Lage unterrichtet. Mussolini gibt dem Botschafter sofort ausführliche Erläuterungen, aus denen dieser den optimistischen Schluss ziehen muss, dass Italien Deutschland treu zur Seite stünde. Unerklärlicherweise geht der Bericht des Botschafters erst um 22:25 Uhr nach Berlin ab, wo er am 26.08. um 4 Uhr ankam. DB Nummer 96, DB Nummer 96a, Stern. Das Original von Hitlers Brief war Botschafter Attulico gegen 15 Uhr in Berlin übergeben worden. Die Kombinationen, die der vormalige Dolmetscher Schmidt hinsichtlich der Ungeduld anstellt, mit der angeblich Hitler auf Mussolinis Antwort gewartet habe, sind völlig unzutreffend, denn Hitler hatte in seinem Brief gar keine Antwort erbeten. Ebenso trifft nicht zu, was er über die Reaktion Hitlers beim Empfang der Nachricht vom Abschluss des englisch-polnischen Vertrages schreibt, denn zu dem von ihm behaupteten Zeitpunkt gar nicht unterschrieben. War dieser Vertrag noch, Schmidt, S 459, 337, 25 August 1939 auch die Behauptung Erich Kurz kann nicht stimmen, dass der Reichsaußenminister, als die von Attulico um 13:25 Uhr angekündigte Mitteilung aus Rom nicht kam, zu seiner Umgebung gesagt habe, nun, dann werden wir den Krieg ohne die Italiener machen. Um 18 Uhr überbrachte Botschafter Attulico die Antwort Mussolinis. Kurt, Wahn. S 195, DB Nummer 97, darin teilt er den Entschluss zur Nichtkriegführung mit, wenn die Westmächte in den Krieg eintreten würden, weil Italien für einen Krieg nicht gerüstet genug sei. Er sei aber zur Kriegsführung bereit, wenn Deutschland die erforderlichen Kriegsmaterialien und Rohstoffe liefert. Um diesen Brief zauberte Herr Dr. Fritz Hesse folgende bezeichnende Story. Hesse, S 199, das seitenlange Telegramm hierüber führte zu einem merkwürdigen Zwischenfall im Auswärtigen Amt, der einem jüngeren Beamten des Amtes seine Stellung kostete. Das Telegramm begann nämlich mit seitenlangen Lobhudeleien Mussolinis, der Hitler zu seinem Entschluss beglückwünschte, während erst die letzte Seite die Mitteilung enthielt, dass er zu seinem Bedauern und so weiter sich nicht in der Lage sähe, sich an der geplanten Aktion zu beteiligen. Das Telegramm wurde Hitler in zwei Teilen übermittelt. Der erste Teil, den er vor dem Empfang Attulikos durch den Abhördienst des Forschungsamtes erhielt, erregte daher zunächst bei Hitler das größte Entzücken, während der Stunden später übermittelte Schluss einen beispiellosen Wutausbruch hervorrief. Er tobte wie ein Wilder und behauptete, dass das Auswärtige Amt um ein Haar schuld daran gewesen sei, dass er falsche Entschlüsse gefasst habe. Die Wahrheit, das ganze Telegramm war nur eine Seite lang, enthielt kein Wort der Lobhudelei, und die Antwort war schon 1 Stunden später im Besitze Mussolinis. Es spricht nicht für Hoggan, dass er sich ebenfalls auf diese Story stützt und dadurch zu irrigen Schlussfolgerungen kommt. Hoggan, S 667, Stern-Geschäftsträger Sir Ogilvy Forbes berichtete am 28.08. Lord Halifax, dass ihm der südamerikanische Gesandte mitgeteilt habe, dass der peruanische Gesandte in Berlin von einem Freund in Rom telefonisch folgende Nachricht erhalten habe, sofort, nachdem Signor Mussolini gehört hatte, dass englisch-polnischer Vertrag unterzeichnet worden ist, unterrichtete Signor Mussolini Herrn Hitler, dass, da es jetzt klar wäre, dass Großbritannien zur Unterstützung Polens kämpfen würde, er, Mussolini, nicht bereit wäre, Deutschland in einem Kriege zu unterstützen. Peruanischem Gesandten wurde von seinem Informanten versichert, dass dies, DBFP 7 Nummer 407, nicht Gerücht, sondern eine feste Tatsache wäre. Stern 338, 25 August 1939. Hitler beantwortete Mussolinis Brief sofort. DB Nummer 98, als der deutsche Botschafter diesen Brief um 21:30 Uhr Mussolini überbrachte, skizzierte ihm dieser unverbindlich Italiens Bedarf an Waffen und Rohstoffen, kündigte ihm aber für den nächsten Tag genaue Bedarfslisten an. Adab 7 Nummer 282, Stern. Am Schluss des Tages schrieb Mussolini dem italienischen König, ich wünsche Eurer Majestät, während ich im Begriff bin, den gesamten Briefwechsel mit dem Führer zu übersenden, die Schlussfolgerungen vorweg mitzuteilen, welche sind, dass sich Italien wenigstens in der ersten Phase des Konfliktes auf eine rein Diemann-Strat-IV-Haltung beschränken wird. Franzosen und Engländer haben uns wissen lassen, dass sie gleichfalls so handeln werden. Ich fügte hinzu, dass es meine Überzeugung ist, dass die Vorschläge Hitlers an die englische Regierung, die wir durch London erfahren haben, die aufmerksamste Erwägung verdienen. Freund 3, S 214f, Stern. Aus diesem Brief ergibt sich mit aller Deutlichkeit, dass die Briten und Franzosen nicht nur mit Drohungen, sondern auch mit Lügen die italienische Neutralität erkauften. Siebert zieht die Sache komplizierter, weil er den direkten aktenmäßigen Nachweis vermisst. Wahrscheinlich war Attulico im Bunde mit seinem englischen Kollegen auch dieses Mal der geschickte Regisseur gewesen. Um 15 Uhr war nämlich im Palazzo Chigi folgende streng geheime Mitteilung Attulicos an den Außenminister persönlich eingegangen. Der britische Botschafter, der heute zu mir gekommen ist, hat mir im strengen Geheimnis mitgeteilt, die französische Regierung habe in London wissen lassen, sie sei nicht gewillt, im Konfliktsfalle ein neutrales Italien zu dulden, und eine entsprechende Aktion vorgeschlagen. Die englische Regierung habe sich beeilt, der französischen Regierung mitzuteilen, dass sie deren Auffassung nicht teile und empfehle, sich jeglicher Aktion in diesem Sinne zu enthalten. Attolico hielt diese Indiskretionen Henderson's für so wichtig, aber auch so delikat, dass er sie nicht mit einem chiffrierten Telegramm nach Rom weitergab, sondern eigens einen Beamten der Botschaft mit der Meldung nach Bozen sandte, wo sie der dortige Präfekt sofort an Charnel telegrafisch weitergab. Ohne Zweifel sollte diese Mitteilung Henderson's, die ja nur ein Körnchen Wahrheit enthielt, etwaige vorhandene italienische Befürchtungen zerstreuen, dass Italien mit seinem Beiseitestehen ein Risiko eingehe. Siebert, S300F, Stern 339, 25 August 1939. Göring wurden in Nürnberg vom Ankläger Vorhaltungen gemacht wegen seiner Bemühungen, durch die Vermittlung von Dahlerus den englischen Eingriff auszuschalten, IMT 9S660, Sir David Maxwell Füfe, ich will Ihnen nunmehr Ihre eigene Erklärung über die Ausführungen des Führers entgegenhalten, wir müssen nunmehr sehen, ob wir den britischen Eingriff eliminieren können. Stimmt sie es nicht, dass sie durch Herrn Dahlerus in jeder Weise versuchten, den englischen Eingriff auszuschalten? Göring, das habe ich doch zu keinem Augenblick bestritten. Es war doch meine ganze Absicht nur, den Krieg mit England zu vermeiden. Wenn dieser Krieg zu vermeiden gewesen wäre, auf der Basis eines Arrangements mit Polen, so wäre das angenommen worden. Wenn der Krieg mit England zu vermeiden gewesen wäre, trotz eines Krieges mit Polen, so war das auch meine Aufgabe. Das geht am klarsten daraus hervor, dass selbst nach Beginn des Polenkrieges am 1. September 1939 ich noch alle Anstrengungen machte, mit England zu keinem Krieg zu kommen und seine Ausweitung zu verhindern. Sir David Maxwell Füfe, mit anderen Worten, sie versuchten, vom 25. ab England zu bewegen, dass es dem Reiche helfen möge, die Rückgabe Danzigs und des polnischen Korridors zu erreichen. Ist das richtig? Göring, es ist selbstverständlich ganz klar ausgedrückt. Stern Erich Kort weiß zu berichten, gegen Mittag rief Hitler den Reichspressechef Dr. Dietrich zum Vortrag und sagte wörtlich, haben Sie die neuesten Nachrichten und Pressestimmen aus London und Paris über die Rückwirkungen unseres Vertrages? Was bringen Sie über die Kabinettskrisen? Auf die verdutzte Frage, um welche Kabinettskrisen es sich handele, gab Hitler zur Antwort, natürlich die der britischen und französischen Kabinette. Keine demokratische Regierung kann sich halten, der eine solche Niederlage und zugleich Blamage zuteil geworden ist, wie Camberlain und Daladier durch unseren Moskauer Vertrag, Kort, Wahn. S-192 plus Hochgarn S-671 plus Kleist, die europäische Tragödie, S-76F, diese Behauptung ist schon deswegen unzutreffend, weil Dr. Dietrich am 24.8. in privater Angelegenheit von München nach Baden-Baden fuhr und erst nach dem 25.8. nach Berlin zurückkehrte. Außerdem ist die Behauptung politisch gesehen unlogisch. Stern 340, 25 August 1939 nach Eintreffen der Nachricht vom Abschluss des britisch-polnischen Vertrages eilte der Reichsaußenminister erregt zu Hitler, um ihm zu berichten. Dieser zeigte sich selbst von der Nachricht sehr betroffen. Er entschloss sich, die seit 23.8. laufenden Aufmarschbewegungen zu stoppen und erteilte hierzu etwa 18:30 Uhr die erforderlichen Befehle an Keitel und Brauchitsch. J. von Ribbentrop, S-187, Stern Die deutsche Botschaft in Paris wird angewiesen, die deutschen Pressevertreter Abreise über Belgien zu veranlassen, da die französischen Pressevertreter eben, Adab 7S246, zur Pfalz bereits abgereist seien. Die deutsche Botschaft und die Konsulate in Polen erhalten Auftrag, die Reichs, Adab 7 Nummer 286, Deutschen zur sofortigen Ausreise aus Polen zu veranlassen. Erster Angriffsbefehl vom 25. August 1939. Am schönsten umreißt es Herr Gotthard Jaspers in einem Satz, wann und warum Hitler am 25. August den ersten Angriffsbefehl erteilte. Gotthard Jaspers, über die Ursachen des Zweiten Weltkrieges, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 3/62. Um diesen Eindruck zu verstärken und die Engländer zusätzlich zu erweichen, machte Hitler am 25. August mittags noch sein berühmtes Angebot an England, um dann kaum hatte der englische Botschafter ihn verlassen. Kurz nach 15 Uhr den Fall, Weiß, den Angriff auf Polen, endgültig auszulösen. Damit entlarvte er zwar sein Angebot an England als Lug, bewies aber so eindeutig, wie es eben nur geht, seinen Kriegswillen die Unlogik der Behauptung, dass Hitler ausgerechnet kurz darauf, nachdem er dem britischen Botschafter sein berühmtes Angebot an England erläutert hatte, den Befehl zum Angriff erteilt habe, stört ihn bei dieser Schlussfolgerung keineswegs, denn Logik setzt er bei Hitler sowieso nicht voraus und außerdem kann er sich auf eine Quelle stützen. Dass diese falsch ist, weiß er nicht und will es auch nicht wissen. Er sagt ja nur nach, was Dutzende anderer illustrer Geister vor ihm gesagt haben. Hogan sah wahrscheinlich die Unlogik im Wege liegen, aber statt die Nuss zu knacken, stellt er eine andere unlogische Behauptung dagegen, die auch dadurch nicht richtig wird, dass er sich auf vier Quellen stützt, die entweder falsch sind oder gar nicht nachgeprüft werden können. In dieser Lage blieb ihm nur die Hoffnung, die Italiener hätten ihn wenigstens von ihrer Entscheidung unterrichtet, bevor eine entsprechende Information an die Briten und Franzosen weitergeleitet worden war. Mussolinis Schreiben ver 341/25 August 1939 anlasste Hitler, sofort eine Entscheidung zu fällen. Er entschloss sich ohne Aufschub, mit den Polen abzurechnen, noch bevor England und Frankreich den tatsächlichen Standpunkt Italiens erführen. Er war davon überzeugt, dass jede Verzögerung einen allgemeinen Krieg unvermeidlich machen würde, Hogan, S668, dazu ist zu bemerken, dass erster Hitler seit Tagen schon wusste, dass Italien sich drücken würde und zweiter Mussolinis Schreiben erst gegen 18 Uhr eintraf, während Hitlers Angriffsbefehl schon um 15.02 Uhr erteilt worden sein soll. Übrigens ist es auch falsch, wenn Hogan die Unterredung Hitler-Henderson, die um 13.30 Uhr stattfand, auf 1.30 Uhr abends verlegt. Auf S670 gibt Hogan wiederum seiner Fantasie völlig freien Lauf, nach diesem Gespräch mit Henderson, glaubte Hitler, keinen Augenblick verlieren zu dürfen. Er wünschte, mit den Polen zu einer Lösung zu kommen, solange die Wirkung seines Vertragsangebotes noch anhielt und ehe die Briten und Franzosen entdeckten, dass Italien nicht beabsichtigte, ihn zu unterstützen. Nach seiner Überzeugung bot sich ihm jetzt die einzige reale Chance, den Streit mit Polen mittels einer militärischen Aktion in einem örtlich begrenzten Krieg beizulegen. Jedes Zögern in diesem Augenblick werde Deutschland in der nächsten Zeit großes Leid bringen. Kaum hatte sich Henderson verabschiedet, da rief Hitler den OBDH-Generaloberst Walter V. Brauchitz die an und gab ihm den offiziellen Einsatzbefehl gegen die Polen für den frühen Morgen des nächsten Tages. Generaloberst Wilhelm Keitel, der Chef des OKW, erließ am Nachmittag des 25. August um 15.05 Uhr den Befehl zum Beginn der Operation Weißstern. Die Kommandos ergingen an die einzelnen Wehrmachtskommandeure in den verschiedenen Abschnitten im Osten und am Westwall, wo die entsprechenden Verteidigungsmaßnahmen sehr bald anliefen. Dazu ist zu bemerken, erster. Das Vertragsangebot hat nicht schon mit der Bekanntgabe an Henderson zu wirken begonnen, sondern doch frühestens nach Kenntnisnahme durch die britische Regierung selbst. Straße 2. Hitler brauchte für die Auseinandersetzung mit Polen allein gar nicht Mussolinis Unterstützung und hat diese in seinem Brief auch nicht erbeten. Dritter. Für die Befehlserteilung zur Auslösung des Falles, Weiß, musste er nicht Brauchitz, den OBDH, sondern den Chef des OKW Keitel herbeizitieren. Vierter. Keitel berichtet nirgends, dass er am 25. August einen Befehl zur Auslösung des Falles, Weiß, erteilt habe, ganz abgesehen davon, dass er hierzu gar keine Befehlsgewalt hatte. Es werden folgende Zeitangaben für die angebliche Befehlserteilung genannt, 14.50 Uhr von Professor Freund ohne Quellenangabe, 3S273. 15.02 Uhr von Hofer mit Quellenangabe, das heißt Hofer ist vorsichtig, denn er 342/25 August 1939 nennt auch den 23. August als den Tag, an dem der Befehl zum Angriff erteilt wurde nach der Devise doppelt genäht hält besser, Hofer S27 mit Anmerkung 31. 15.50 Uhr von Gisevius ohne Quellenangabe, Gisevius 2S402. In seinem Buch Adolf Hitler, 449/451, erwähnt er auch zwei Angriffsbefehle. 9. Untersuchen wir die Zeitangabe Hafes, da sie auf einer Unterlage beruht. Erst die reibt in seinem Buche, die Spannung unter uns wuchs mit fortschreitender Zeit. S. Hofer, S195 in Anmerkung 19, General V. Vormann schildert diesen Augenblick als Miterlebender in der Reihe des KNZ-Lei, wurde 15 Uhr. Der letztmögliche Zeitpunkt, an dem planmäßig der Befehl zum Angriff am nächsten Tage herausgehen musste, war erreicht. Ich glaubte nicht mehr, dass er noch gegeben würde. Wahrscheinlicher erschien, dass die ganzen militärischen Maßnahmen wieder nur Bluff, wieder nur Druckmittel in einem Nervenkrieg gewesen waren. Da öffneten sich die Türen des Musikzimmers und auf der Schwelle stand Hitler, etwas bleich, aber sonst scheinbar ganz ruhig. Mir klang es gezwungen und leicht theatralisch, als er kurz sagte, Fall Weißstern. Es war 15:02 Uhr. Ich gab das Stichwort weiter an die Operationsabteilung des OKH, General V. Vormann war damals Oberstleutnant und als solcher zum Verbindungsoffizier des Heeres im FHQU ernannt worden. Er gab dem Institut für Zeitgeschichte in München schon vor vielen Jahren eine Aufzeichnung über jene Ereignisse, deren Richtigkeit er sogar eidesstattlich versichert. Ein Mann, der vor, während und nachher in engster Nähe Hitlers war und es bestimmt wissen muss, sagte spontan, als ich ihm die Behauptung Vormanns vorhielt, das ist ja unmöglich, denn Vormann hatte zu den Räumen, in denen sich Hitler bewegte, gar keinen Zutritt. Übrigens kann sich keiner von den zwei anderen Verbindungsoffizieren, die sich mit ihm am 25. August mittags zum Dienstantritt bei Hitler melden mussten, an diese angebliche Szene erinnern. Damit, dass Hitler nach Vormanns dramatischer Schilderung nur die Worte zu sagen brauchte, Fall Weiß, um den Angriff auf Polen auszulösen, soll der Fall wohl erledigt gewesen sein. Und wo bleibt da die Militärbürokratie, deren Allgewalt nicht einmal Hitlers Heldenglaub brechen konnte? Die Eruption des Nürnberger Prozesses soll wohl kein Aktenstück freigelegt haben, in dem der Angriffsbefehl und seine Zurückziehung schwarz auf weiß verzeichnet war wie beim endgültigen Befehl in der Weisung Nummer 1. Nein, Es gibt keine einzige Zeile, die diesen angeblichen ersten Angriffsbefehl beweisen könnte. Aber in Haiders Tagebuch und Kreinals Buch Die oberste Wehrmachtsführung wird behauptet, dass der Befehl um 15.02 Uhr erteilt worden sei. Wir müssen also die beiden Behauptungen unter die Lupe nehmen, ob sie damit die Wahrheit sagen. Gegen die Zuverlässigkeit von Haiders Tagebuch bestehen die allergrößten Bedenken, denn aus der Vorbemerkung, die die Herausgeber der Akten zur deutschen auswärtigen Politik der Wiedergabe dieser Tagebuchteile vorgesetzt haben, 343/25 August 1939 ergibt sich, die Übertragung dieser Notizen aus der von Haider benutzten Gabelsberger Kurzschrift ist durch das zur Militärregierung der amerikanischen Besatzungszone gehörige Amt des Hauptanklagevertreters der USA erfolgt. Der Nürnberger Herausgeber hat mit General Haider den stenografischen Text durchgearbeitet, Haider, Tagebuch, Adab 7 Nummer 461, darin finden wir, unter dem 23. August bei Punkt 7, Y, Tag, gleich 26. Sonnabend, endgültig. Kein Befehl mehr. Am 24. August fehlt überhaupt jede Eintragung. Die Eintragungen am 25. August beginnen erst mit 12 Uhr. Sie lauten, 12.00 Uhr Anfrage von OKW, Aufschub der Entscheidung. Was ist letzter Termin? Antwort, 15 Uhr. 13 Uhr und 30 Minuten Mitteilung OKW, von der Aufschubfrist wird Gebrauch gemacht, Henderson, also um 12 Uhr fragt das OKW beim OKH an, bis zu welchem letzten Termin die Entscheidung aufgeschoben werden könne. Die Antwort des OKH lautet, 15 Uhr. Um 13 Uhr und 30 Minuten teilt das OKW dem OKH mit, dass von der Aufschubfrist Gebrauch gemacht wird. Kein Eintrag ist von der wichtigsten Tatsache des Tages zu finden, dass Hitler um 15.02 Uhr den endgültigen Angriffsbefehl erteilt haben soll. Auch in der Zeittafel, die Haider bei den Eintragungen unter dem 28. August für die Geschehnisse der Zeit vom 23. 28. August einfügte, ist beim 25. August der angebliche Befehl nicht angeführt. Nur beim 26.08. findet man bei der Zeitangabe 17 Uhr und 15 Minuten rückschauende Eintragungen, die sich auf Ereignisse vom 25. es beziehen, aber zum Teil falsch sind. Darunter, dann Entschluss des Führers ohne, Mussolinis, Antwort, Befehl auszulösen 15.02 Uhr nochmals ersuchen Duchai einzuwirken, daher Verzögerung 14 Uhr bis 15 Uhr am 25. August, das ist natürlich nachträgliche Fabrikation. Übrigens, wie sollte Hitler um 15 Uhr eine Antwort Mussolinis erwarten, wenn dieser den Brief, den er beantworten sollte, erst um 15.20 Uhr erhielt? Greiner behauptet ohne Quellenangabe das Gleiche, jedoch verbrämt mit an, H. Greiner, die oberste Wehrmachtsführung, S46, schon in meinem Stalin-Ratbuch musste ich Zweifel aussprechen, ob alle Angaben Greiners absolut zuverlässig seien. Dürren-Argumenten. Friedrich Lenz, Stalingrad der verlorene Sieg, S135F. Es kann nur so gewesen sein, die militärischen Maßnahmen liefen nach Befehlen, die zur Herstellung einer Operationsbereitschaft vor dem 25. August gegeben worden waren, automatisch weiter, auch am 25. August, auch um 15 Uhr, als Hitler die für eine Entscheidung gestellte letzte Frist verstreichen ließ. Er war weder pedantisch noch so leicht aus der Ruhe zu bringen. Er wendete auch diesmal das gleiche Verfahren an wie am 15. März. Als Keitel damals morgens um 2 Uhr von ihm zum zweiten Male den Befehl zum Einmarsch in die Tschechei wollte, wurde 344/26 August 1939 er kurzerhand mit der Bemerkung entlassen, es sei erst 2 Uhr, der Befehl werde noch vor 4 Uhr ergehen. So ließ sich Hitler auch im vorliegenden Falle Zeit, die fällige Entscheidung entweder Angriffsbefehl oder Aufmarschstopp nicht an dem ihm theoretisch vorgeschriebenen Termin, 15 Uhr, zu treffen, sondern an dem ihm richtig erschienenen Termin, der in diesem Falle nach 18.30 Uhr lag. Als Hitler den französischen Botschafter empfangen, den Abschluss des britisch-polnischen Vertrages erfahren und den Brief Mussolinis erhalten hatte, entschloss er sich, den weiteren Aufmarsch der Truppen abzustoppen. Er ließ sofort Keitel rufen und fragte ihn, ob man sofort die Bewegungen des Heeres anhalten könne, er wolle Zeit gewinnen für weitere Verhandlungen, obwohl er mit Italiens Hilfe nicht mehr rechne. Der Führer befahl mir einen sofortigen Vorbefehl, X-Tag verschoben, weitere Befehle folgen, und die sofortige Beorderung von Brauchitsch und Haider. Als die beiden da waren, fand dann in meiner Anwesenheit eine längere Besprechung mit den Herren des OKH statt über Folgen des Anhaltens, Möglichkeiten der Entstellierung der bisherigen Bewegungen und so weiter. Der Führer stellte in Aussicht, wenn er die Lage übersehe, weitere Entscheidungen über den X-Tag zu treffen. Keitel fährt auf Seite 213 fort, mit dem OPDH und dem Generalstabschef wurde nunmehr endgültig der X-Tag auf den 31. August, also um 5 Tage, verlegt, nachdem die Herren Hitler versichert hatten, dass der bisher erreichte Stand des Aufmarsches eine Enttarnung noch nicht herbeigeführt haben brauchte. Letzte Befehlsausgabe wurde auf den 30. August bis spätestens 17 Uhr festgesetzt, so dass das Durchbringen der Befehle, Görlitz, Keitel, S211F, am 31. August gesichert sei einerlei, ob die von deutscher Seite eingeleiteten militärischen Vorbereitungen ernst gemeint oder nur als Druckmittel gedacht waren, so kann man ihre Anhaltung als Beweis bewerten, dass Deutschland entschlossen war, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um zu einer friedlichen Lösung mit Polen zu gelangen, obwohl diese Anhaltung mit einer gewissen Einbuße an Prestige und vermehrten Opfern unter den Volksdeutschen verbunden war. Samstag, den 26. August 1939, das deutsche Nachrichtenbüro meldet aus Katowice, dass die Polen eine rasche Übernahme Deutsch-Oberschlesiens vorbereiteten. Es seien sogar polnische Schilder für die Bahnhöfe in Wolkenbüttel, Gliwice-Gliwice, Oppeln-Opole und sogar für Breslau-Wrocław angefertigt worden. Ebenfalls seien sonstige militärische Vorbereitungen getroffen worden. 345-26 August 1939 in der Gegend von Brest-Litowsk wurden Verschleppungslager für 30.000 Volksdeutsche eingerichtet, in denen sich bereits mehrere Tausend aus den polnischen Westprovinzen befinden. Dokumentarische Zeitchronik 1939, S122F, Stern. Die Hauptzollämter Neidenburg, Lauenburg, Meseitz und die Polizeistelle Elbing melden Brandstiftungen, Grenzverletzungen und Beschießungen Volksdeutscher. DWB 2 Nummer 470, Stern. In einer längeren Aufzeichnung nimmt die polnische Botschaft in Berlin zur Lage der polnischen Bevölkerung in Deutschland Stellung, ohne jedoch konkrete Angaben machen zu können, obwohl sie behauptet, dass seit 1. April 1939 über 1000 Fälle von gegenüber Polen begangenen Brutalitätsakten bekannt geworden seien. Der polnische Botschafter brachte eine Reihe von Beschwerden über deutsche Grenzverletzungen vor, die er als schwerwiegend betrachtet. Er übergab zwei Noten, die die Vorfälle erläuterten. PWB Nummer 93, DB Nummer 99, es wurde ihm Prüfung zugesagt und bedeutet, dass wir eine große Anzahl sehr schwerwiegender Beschwerden ähnlicher Art hätten, die durch die Warschauer Botschaft vorgebracht würden. Adab 7S280, Stern. Die polnische Regierung bestritt gegenüber dem britischen und französischen Botschafter die Ermordung von 24 Volksdeutschen bei Lads und 8 bei Bielski. Obwohl diese zweifelsfrei erwiesen waren, schreibt der französische Botschafter, Herr Arciszewski teilt mir mit, und nichts erlaubt mir, seine Angaben zu bezweifeln, dass diese beiden Behauptungen völlig aus der Luft gegriffen sind. FGB Nummer 255 und BBB Nummer 54, Stern. Der deutsche Geschäftsträger in Paris teilt früh 2 Uhr mit, dass er aus Kreisen der Kammergruppe Flandin gehört habe, dass der Abschluss des deutsch-russischen Paktes auf die Regierung und politischen Kreise von niederschmetternder Wirkung gewesen sei. Das europäische Kräfteverhältnis sei mit einem Schlage zu Deutschlands verschoben worden und man fange an einzusehen, dass Gunsten Frankreichs Position im Osten revidiert werden müsse und dass Polen unter diesen Umständen Opfer bringen müsse und glaube aber, dass die französische und wohl auch englische Regierung mit solchen Opfern rechnete. Eine Lösung, die 346-26 August 1939 Deutschland befriedige, sei heute ohne Konflikt zu erreichen, allerdings nur dann, wenn ein Gewaltakt Deutschlands ausgeschlossen bleibe. Zur Beruhigung der öffentlichen Meinung in Frankreich und England sei es erforderlich, dass Deutschland seine letzten Forderungen offenlege und Zusicherungen gebe, dass CS gegen diese Länder keine aggressiven Absichten habe. Flandin habe wörtlich erklärt, dass das polnische Problem und damit die Erhaltung des Friedens nicht mehr ein Problem des Prinzips, sondern in starkem Maße ein Problem der Methoden GE, Adab 7S254, worden sei. In einem weiteren Bericht teilt der Geschäftsträger mit, dass die Morgenpresse in Paris einen ruhigen und gefassten Eindruck mache. Adab 7S265, Stern. Außenminister Beck ließ dem französischen Botschafter Noël durch den Grafen Zimbeck sagen, dass er vollkommen die Motive und die wohlbegründete E unserer Empfehlungen würdige und dass die polnische Regierung alles da ansetzen werde, um uns nicht vor ein Fait accompli zu stellen, er werde sich mit Großbritannien und mit uns stets vor Fassung wichtiger Entschlüsse in Verbindung setzen, er werde auch auf Attentate gegen die polnischen Zollrechte und gegen die Verbindungen nur mit Vergeltungsmaßnahmen auf den gleichen Gebieten unter Ausschluss militärischer Maßnahmen antworten, nur in Fällen von schweren Angriffen, die jeden Aufschub als gefahrvoll ausschließen, müsse er sich vorbehalten, sofort unter gleichzeitiger Benachrichtigung zu handeln, ohne dann allerdings vorher noch Beratungen pflegen zu können. Ich antwortete dem Unterstaatssekretär, dass ich den letzten Punkt nur als eine Reserve im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses und gewissermaßen zur gewissen Beruhigung bewerten könne. Man konnte unter den obwaltenden Umständen nicht mehr von der polnischen, Noël, S409 und FGB Nummer 247, Regierung erwarten. Stern. Um 1:40 teilt Botschafter Colundre der französischen Regierung mit, dass Henderson nach London fahre, um Hitlers Erklärungen auseinanderzusetzen und ihre Prüfung zu empfehlen. Diese Vorschläge enthielten allerdings neue und wichtige Faktoren, wie Abtretung anderer als der früheren deutschen Kolonien, Bevölkerungstausch, Beseitigung von Minderheitsstreitigkeiten und Teilabrüstung. Es ist indessen meiner Auffassung nach notwendig, zwei Klippen, die die Erfahrung gehen in der tschechischen Frage ins rechte Licht gesetzt haben, zu vermeiden. Die eine bestünde darin, sich nach dem Zustandekommen eines Abkommens über die deutschen Forderungen im Hinblick auf die übrigen Punkte mit vagen Verpflichtungen und Versprechungen zufrieden zu geben. Die zweite bestünde darin, sich zu einem Manöver herzugeben, das die Verbündeten entzweien könnte. Es dürfte 347-26 August 1939 kein Druck ausgeübt werden, der Polen demoralisieren könnte. Danzig stellt nur den Punkt des geringsten Widerstandes dar, an dem das Reich in Polen einzudringen sucht, FGB Nummer 248, Stern. In einem weiteren Bericht behauptet er, die deutschen Regierungskreise lehnten die Botschaft des Präsidenten Roosevelt auf das Strikteste ab. Man verstünde die Gründe nicht, die ihn zu diesem Appell veranlasst hätten. Das Reich habe durch die Unterzeichnung einer Reihe von Nichtangriffsverträgen durch Taten auf die Botschaft vom 14. April geantwortet. Herr Roosevelt möge sich an die demokratischen Länder wenden, die die Polen zur Unnachgiebigkeit veranlassten. FGB Nummer 250, Stern früh um 2.20 Uhr beauftragt Außenminister Barnett Herrn Noel in Warschau, den im Telegramm unseres Botschafters in Berlin, das ich Ihnen beiliegend übermittle, es 25.08.1939 FGB Nummer 246, enthaltenen Vorschlag sofort und in eindringlicher Form zu unterstützen, FGB Nummer 249, Herr Noel teilte um 13 Uhr mit, dass er den Gedanken Herrn Azizewelci vorgetragen habe, da ihn Herr Beck noch nicht empfangen konnte, mein GI-Sprechpartner nahm diese Anregung noch auf die folgenden Gedankengänge hingewiesen, ein in diesem Sinne erfolgter politischer Schritt würde die Frage auf das Terrain des Volkstums stellen und würde demgemäß auf die Wahrung des territorialen Status quo abgestimmt sein. Der Kanzler könnte ihn, ohne schwere Nachteile für sich, nicht abweisen. Persönlich günstig auf Stern ich habe, FGB Nummer 252, Herr Noel sprach über die Sache auch mit dem Grafen Szembek. Er erklärte ihm folgendes, die zur Diskussion gestellte Frage des Bevölkerungsaustausches sei interessant. Die polnische Regierung lehne sie nicht von vornherein ab, doch glaube sie, aus taktischen Gründen nicht den ersten Schritt tun zu sollen. Wenn aber ein dritter, mit uns in freundschaftlicher Beziehung stehender Staat, Sondierungen in diesem Sinne vornehme, so wäre unsere Haltung nicht ablehnend. Dem polnischen Botschafter in Berlin werden Anweisungen erteilt werden, sich Besprechungen nicht zu entziehen. Er werde sogar aufgefordert, diesen Gedanken, PWB Nummer 92, Mann zu propagieren, falls ihm das möglich wäre. In dieser Darstellung des polnischen Weißbuches fehlt der Hinweis Noels, dass mit der Besprechung dieses Vorschlags auf jeden Fall Zeit gewinnen könne, in der einerseits Polen sich militärisch besser vorbereiten, andererseits die in Berlin 348-26 August 1939 für die Erhaltung des Friedens arbeitenden gemäßigten Kräfte an Einfluss GI gewinnen könnten. Hier streift die Kürzung doch schon an eine Verfälschung, jedenfalls musste die internationale Beurteilung der polnischen Haltung bei Kenntnis des Noelschen Zusatzes sehr viel ungünstiger ausfallen, und das hat die Kürzung geschieht umgangen, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 1-54 S94, PWB Nummer 92, Szembek S493 F, Sternbotschafter Noel teilte um 21:05 Uhr seiner Regierung mit, was ihm Herr Szembek gesagt hatte und bemerkt, Herr Lipski wurde aufgefordert, einen Vermittler zu suchen, der die Frage anschneiden könnte. Graf Szembek glaubt, dass gewisse neutrale Kollegen oder auch Persönlichkeiten aus der Umgebung des Marschalls Göring diese Mission übernehmen würden. Um 22 Uhr platzte die Seifenblase, als der französische Botschafter Corbin aus London mitteilte, nach dem, was Henderson heute Nachmittag einem Mitarbeiter von Lord Halifax erklärte, wurde im Verlauf der gestrigen Unterredung mit Reichskanzler Hitler auf die Frage des Bevölkerungstausches nur ganz nebenbei, und zwar in folgender Form, angespielt, im Verlauf der Unterredung habe der Führer in einem gewissen Augenblick von den mazedonischen Zuständen gesprochen, durch welche die ethnischen Probleme an der polnisch-deutschen Grenze kompliziert würden. Der englische Botschafter habe darauf bemerkt, dass diese Lage umso betrüblicher sei, als heute die nationalen Gefühle so stark seien, dass man den Bevölkerungsaustausch, zu dem gewisse Länder geschritten sind, begreiflich fände. Diese Bemerkung, die eigentlich nicht als eine Anregung angesehen werden könnte, sei im Übrigen, FGB Nummer 258, vom Reichskanzler nicht aufgegriffen worden. Stern, FGB Nummer 259, Außenminister Barnett teilt Botschafter Noel mit, dass der britische Botschafter in Warschau beauftragt sei, der polnischen Regierung vorzuschlagen, in Gemeinden, in denen angebliche Misshandlungen der deutschen Minderheit vorkamen, neutrale Beobachter einzusetzen, um zu vermeiden, dass das Reich während der Besprechungen, die zwischen der deutschen und der polnischen Regierung eröffnet werden könnten, diese Misshandlungen als Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen benutzen könnte, FGB Nummer 254, Sternbotschafter Corbin berichtete Herrn Barnett über sein Gespräch mit Lord Halifax. Nach Hendersons Schilderung seiner Aussprache mit Hitler habe dieser 349-26 August 1939 erklärt, dass Hitler die Danziger- und Korridorfrage nicht in einem allzu engherzigen oder allzu starren Geist anzuschneiden wünsche und dass er von der englischen Regierung nicht verlange, ihre Verpflichtungen zu verletzen. Er wünsche nur, die englische Regierung möge eine Geste machen, die Polen veranlassen würde, sich nicht unvernünftig zu zeigen. Wie gewöhnlich, machte der Reichskanzler während der ganzen Unterredung den Eindruck, als sei er völlig aufrichtig und tief überzeugt. Aufgrund dieser von ihm festgestellten Anzeichen legte er den Rat, sich nach London zu begeben, als ein Zeichen guten Willens aus. FGB Nummer 257, Stern Außenminister Barnett beauftragte Botschafter Kolundre, Reichskanzler Hitler aufzusuchen und ihm einen Brief des Ministerpräsidenten Daladier zu übergeben. DB Nummer 100, Botschafter Kolundre, der seinen Auftrag am Abend ausführen konnte, berichtete über die Aussprache mit Hitler an seine Regierung. DB Nummer 101, Sternbotschafter Sir Eric Phipps in Paris telegrafiert an Lord Halifax, Emma Daladier bittet mich, Ihnen und dem Premierminister zu sagen, dass er vollkommen und von ganzem Herzen mit Ihnen übereinstimmt in Bezug auf die Politik, die im Falle eines deutschen Angriffs auf Polen verfolgt werden soll. Zweiter. Ich äußerte ihm gegenüber, dass, falls wir es versäumten, in einem solchen Falle unsere Verpflichtungen zu erfüllen, würden wir später gegen Deutschland zu kämpfen haben, entehrt und ohne Freunde, mit einem Japan, das jetzt gegen Deutschland verärgert ist, das dann wahrscheinlich gegen uns steht und einem Amerika voller Verachtung gegen uns. Emma Daladier stimmte herzlich ST zu. Dritter. Emma Daladier sagte mir, er beabsichtige, eine scharfe Erwiderung zu senden auf die Mitteilung, die Hitler gestern Nachmittag dem französischen Botschafter mündlich machte, DBFP 7 Nummer 343, Stern in einem weiteren Telegramm an Lord Halifax teilt Sir Phipps mit, dass ihn Außenminister Barnett heute Nachmittag kommen ließ, nachdem er die Dinge mit Emma Daladier besprochen hatte, und dass sie beide der Meinung waren, dass Hitlers Angebote aufs Ernstlichste erwogen werden müssten. Es wäre natürlich möglich, dass sie nur ein Manöver wären, aber trotzdem könnten sie nicht so einfach abgelehnt werden, auf das Risiko hin, die Regierungen Frankreichs und Englands in die furchtbarste künftige Verantwortung zu verwickeln. 350-26 August 1939. Zweiter. M.A. Barnitz sagte, dass M.A. Daladier inzwischen durch Botschafter Colundre auf Hitlers Botschaft an die französische Regierung geantwortet hat. M.A. Daladier erklärte wieder, Frankreich würde alle seine Verpflichtungen gegenüber Polen erfüllen, wenn das Letztere angegriffen würde, aber er fügte einige, in bewegten Worten, abgefasste Sätze hinzu, worin er als ehemaliger Soldat mit Hitler darin übereinstimmte, dass ein allgemeiner Konflikt beklagenswert sein würde, und darauf dränge, dass jede Anstrengung gemacht werden müsse, um ihn zu vermeiden. Dritter. M.A. Barnett erzählte mir im strengsten Vertrauen, dass die französische Regierung mit Mussolini in Kontakt stehe und dass er gewisse Hoffnungen in dieser Richtung hätte. Ich habe ihm nicht enthüllt, dass auch wir mit dem Duce in Kontakt stünden, da die bewegten Worte auch im Original in Anführungszeichen gesetzt sind, kann der Leser daraus schließen, wie sie gemeint waren. DBFP 7 Nummer 344, Stern Sir Eric Phipps berichtet Lord Halifax über sein Gespräch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Chautemps, wobei dieser zustimmte, dass England und Frankreich Polen gegenüber verpflichtet seien, aber Out meinte, dass Hitlers Vorschläge, die er als großzügiges Friedensangebot bezeichnet, wenn auch mit der Einschränkung, möglicherweise wären sie Audi nur Propaganda und nicht echt gemeint, mit der größten Sorgfalt geprüft werden müssten, um zu sehen, ob sie nicht einen ehrenvollen Ausweg aus der Krise böten, in der Polens Existenz wieder auf dem Spiel stehe und wohl kaum aufrechterhalten werden könne, wenn in wenigen Wochen der Kampf vorbei ist. Er sei auch dafür, Italien von Hitler zu trennen, zweifelt aber, ob entsprechende Anzeichen italienischer Wünsche echt seien. Möglicherweise wolle Italien sich nur mit Zustimmung Deutschlands zunächst heraushalten. Er halte den Moskauer Pakt für sehr ernst und ungünstig, meinte aber, er könnte auch zum Bumerang für Deutschland werden. DBFP 7 Nummer 346, Stern. Früh um 7:30 Uhr übergab der britische Geschäftsträger Staatssekretär V. Weizsäcker eine Mitteilung, dass die britische Regierung die Botschaft Hitlers mit Sorgfalt studiere. Deren Antwort werde zurzeit entworfen und von einer Vollsitzung des Kabinetts geprüft werden. Henderson werde am Sonntag, den 27. August nachmittags, mit dem Text der britischen Antwort nach Berlin zurückfliegen. Adab 7S 277, Botschafter Henderson lässt vor seiner Abreise nach London am Vormittag dem Reichsaußenminister ein Schreiben zukommen. DB Nummer 102, Stern 351-26 August 1939. Lord Halifax telegrafiert an Botschafter Kennard, es ist klar, dass Hitler die Betonung hauptsächlich auf Misshandlung der deutschen Minderheit legt und dies jederzeit als Grund für einen unwiderruflichen Schritt verwenden kann. Zweiter. Ist es möglich, dass die polnische Regierung sich die Anregung zu eigen macht, dass sie die deutsche Regierung ansprechen sollte mit einer Erkündigung, ob sie beabsichtigte, einen Bevölkerungsaustausch zum Verhandlungsthema in einer eventuell Verhandlung zu machen? Es ist zwar wahr, dass dies keine unmittelbare Sicherheit bringen würde, da es ein Heilmittel ist, dessen Anwendung einige Zeit erfordern würde, aber es würde ein Versprechen sein, dass die polnische Regierung die Schwierigkeit anerkennt und wirklich bemüht ist, sie zu überwinden, und es würde der polnischen Regierung gewisse und neue Punkte geben, mit denen sie die Verhandlung übernehmen kann. Dritter. Falls die polnische Regierung in diesem Sinne vorgehen will, müsste es sofort getan werden. DBFP 7 Nummer 335, Lord Halifax unterhält sich mit dem polnischen Botschafter Graf Rakczynski in London und sendet darüber an Botschafter Kennard einen Bericht. DB Nummer 103, Stern. Botschafter Kennard berichtet an Lord Halifax, die Unterzeichnung des englisch-polnischen Vertrages der gegenseitigen Unterstützung ist hier mit lautem öffentlichen Beifall aufgenommen worden und hat die tiefste Befriedigung ausgelöst. Letzte Nacht gab es in den Straßen begeistertes lautes Geschrei, lang lebe England, und eine Anzahl von Leuten riefen hier an, um zu gratulieren. Zweiter. Die heutige Morgenpresse nennt den 25. August ein historisches Datum in den Annalen Polens. Sie betont nachdrücklich den präzisen und klaren Wortlaut des Vertrages und die Tatsache, dass die Verpflichtungen, die er enthält, automatisch wirksam werden, wenn das Ereignis eintritt, das das Bündnis in Kraft setzt. Es wird auch besonders betont, dass der Vertrag rein defensiv ist. Er ist nicht gegen irgendeinen Staat gerichtet, der nicht beabsichtigt, den Frieden Europas zu brechen. Alle Hoffnungen eines möglichen Angreifers, den Konflikt zu lokalisieren, wären nun mit Bestimmtheit zerstört, ganz besonders, wenn man die Allianzen zwischen Frankreich und Polen und Frankreich und Großbritannien und die feste Unterstützung der Dominions für das Letztere in Rechnung zieht. Polnische Pakt wäre die Verwirklichung der Parole des polnischen Aufstandes von 1831 für unsere Freiheit und für eure. Dritter. Die Presse nimmt in keiner Weise eine besonders antideutsche Haltung in Fall der Englischbindung mit dem Vertrag ein. 4. DBFP 7 Nummer 348, 352, 26 August 1939. Botschafter Ken ARD schreibt an Sir Cadogan: Ich bedauere, dass ich nicht mit Hentersons Vorschlag übereinstimmen kann, dass Lipski eine Unterredung mit Hitler nachsuchen solle, da ich den Eindruck habe, dass die Deutschen jetzt einen letzten Versuch machen, unsere Front aufzubrechen und freie Hand im Osten zu bekommen. Wäre Lipski in der Lage gewesen, Weizsäcker zu sehen, hätte irgendetwas getan werden können. Aber für Lipski oder Beck ein Interview zu suchen, würde zu sehr nach Kane Osser aussehen. Diese Leute benehmen sich im Ganzen äußerst gut, es gibt keine Anzeichen in den Straßen von Warsdiau, dass etwas Ungewöhnliches bevorsteht, und jedermann geht seinem Geschäft so ruhig wie möglich nach. Auf der anderen Seite mehren sich die Zwischenfälle an der Grenze und ich höre, dass fortgesetztes Feuern Platz greift. Ich habe jeden mobilisiert, einschließlich Carton de Viard und Bidal, amerikanisch Botschafter, beide, Beat und Soldaten, zu beeindrucken, dass sie nicht in eine Falle gelockt werden, sich in die Lage des Angreifers zu versetzen. Ich glaube, dass das hier voll verstanden wird, aber natürlich kann man nicht garantieren, dass Niedit ein größerer Zwischenfall vorkommen könnte, der eine energische und sofortige Gegenmaßnahme seitens der Polen zur Folge haben müsste. Andererseits sehe ich Niedit, was wir hier tun können, die Lage zu erleichtern. Ich hoffe, dass die Anregung bezüglich neutraler Beobachter auf beiden Seiten der Grenze, wenn es zu etwas kommen sollte, nicht wie eine andere Runkemann-Mission betrachtet würde. DBFP 7 Nummer 357, Sternbotschafter Ken ARD telegrafiert an Lord Halifax, dass er dem französischen Botschafter klargemacht habe, dass die britische Regierung den Vorschlag des Bevölkerungsaustausches zu unterstützen wünschte. Ich beabsichtige, morgen früh mit Mr. Beat über die Idee der neutralen Beobachter zu sprechen. Ich hatte ihn bereits gebeten, diesen letzten Punkt in Erwägung zu ziehen. Seine erste Reaktion war, dass, während neutrale Beobachter im Falle der Grenzzwischenfälle nützlich sein könnten, er doch Zweifel hätte hinsichtlich ihrer Nützlichkeit im Falle der behaupteten Misshandlungen der Minderheiten. DBFP 7 Nummer 365, Stern Churchill war von seiner französischen Frontreise zurückgekehrt, die Nacht verbrachte ich wieder in Chartwell, wohin ich auf den folgenden Tag General Einsiedler eingeladen hatte. Er war eben aus Polen zurückgekehrt, seine Berichte über die polnische Armee lauteten sehr günstig. Er hatte ein Davisions-Manöver gesehen, bei dem scharf geschossen wurde, wobei es auch einige Opfer gab. Die Moral der Polen war ausgezeichnet. Der General blieb 3 Tage bei mir, und wir gaben uns alle Mühe, das unerforstilisch zu ermessen, Churchill I, 1483, 353, 26 August 1939 nach Hookgarn begleitete General Edward Spears von der britischen Expeditionsarmee Winston Churchill auf einer Besichtigungsfahrt zur Maginot-Linie. Er blieb in Frankreich mit dem Sonderauftrag, das Eintreffen britischer Truppen vorzubereiten. General Spears, der sich zahlreicher Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten in Frankreich erfreute, beklagte sich, ich konnte die Feindseligkeit unter Menschen, mit denen ich sehr gut bekannt war, geradezu spüren und das war sehr, Hookgarn, S-688, unerfreulich. A. Davis, Botschafter der USA in Moskau berichtet, einer der höchsten Beamten unter Beck äußerte zu mir, und zwar sehr bestimmt, seine Regierung würde nie zugeben, dass Polen und Deutschland zusammenkämen, um ihre Schwierigkeiten wegen des polnischen Korridors und Danzigs beizulegen. Er sprach sich empört über das aus, was er die übliche Übertreibung der deutschen Militärmacht nannte. Seine Regierung, sagte er, würde es der Welt zeigen. 3 Wochen nach Kriegsausbruch würden polnische Truppen in Berlin sein. Der Westwall oder die Siegfriedlinie seien nichts als ein Baumwollfaden. Polen brauche keine russische Hilfe. Sie könnten mit den Deutschen allein fertig werden. J. A. Davis, als USA-Botschafter in Moskau S-355, zitiert nach Udo Wallendi, Stern der Schwede Dalerus berichtet über seine Verhandlungen, Dalerus, S-57 FF. Morgens herrschte in London eine erschreckende Stimmung. Überall bemerkte man deutliche Anzeichen für die Verschlechterung der Lage und die allgemeine Unruhe, die auch Simon in Sestriet ergriffen hatte. Mehrere meiner Bekannten hatten London mit ihren Familien früh am Morgen verlassen, da sie jederzeit mit dem Kriegsausbruch rechneten. Die Beamten des Foreign Office hatten offenbar bis weit in die Nacht hinein gearbeitet und keiner von ihnen, den ich kannte, war vor dem späten Vormittag anzutreffen. Offenbar infolge des teilweisen Beginns der Mobilisierung war der Eisenbahnverkehr erheblich gestört. Um 11 Uhr glückte es mir, Lord Halifax in Downing Street anzutreffen. Ich sagte ihm rückhaltslos, ich müsse aus meinem Gespräch mit Göring unbedingt den Schluss ziehen, dass die Lage äußerst ernst sei. Ich hob hervor, dass jemand wie ich in unwesentlicher Stellung und auch in Unkenntnis eines Teils wichtiger Faktoren natürlich keinen Rat geben könne, betonte jedoch, dass ich unbedingt davon überzeugt sei, der einzige Mann in Deutschland, der einen Krieg verhindern könne, sei gerade Göring. Ich machte deshalb den Vorschlag, dass Halifax in einem persönlichen Brief an Göring, den ich übergeben könne, Englands ernsten Willen, zu einer friedlichen Lösung zu kommen, bestätigen solle, und äußerte die Hoffnung, dass eine solche Maßnahme die erregte Stimmung in Berlin beruhigen könne. Nach einer halbstündigen Beratung mit Camberlain teilte mir Lord Halifax mit, etwa dass der Premierminister meinen Vorschlag gutheiße und dass er Halifax einen 354-26 August 1939 persönlichen Brief an Göring schreiben würde, den ich mitnehmen und ihm übergeben solle. Halifax las mir den Brief vor, er erklärte in ihm klar, aufrichtig und freundlich Englands entschiedenen Wunsch, mit Deutschland zu einer Verständigung zu kommen. Bei meiner Ankunft in Berlin-Tempelhof um 19 Uhr traf ich Oberstleutnant Konrad, der mich in Görings Namen bat, sofort nach Karinhall zu fahren. Bei der Begegnung war Göring sehr ernst und lebhaft fragte er mich, wie ich die Lage in London gefunden hätte. Er bat mich, sachlich und klar die Ereignisse in London und die Einstellung der Engländer zu schildern. Ehe ich dies tun konnte, äußerte er auch seine Enttäuschung über das Misstrauen, das die Engländer gegenüber Deutschland an den Tag legten, und wiederum unterstrich er die äußerst ernste Lage, die durch die polnischen Gewalttätigkeiten gegenüber der deutschen Minderheit in Polen entstanden sei. Ich wies darauf hin, wie wichtig es sei, dass solche Zwischenfälle in dem schwierigen Stadium, in dem sich die Verhandlungen befänden, keinesfalls das Vorgehen beeinflussten. Ich schloss damit, als meine ehrliche Überzeugung auszusprechen, es bestände keinerlei Zweifel, dass die gesamte englische Regierung eine friedliche Regelung wünsche, jedoch unter der unabdingbaren Voraussetzung, dass Deutschland keine Maßnahmen ergreife, die den Frieden Europas störten. Ebenso bestehe kein Zweifel, dass England seinen Vertrag mit Polen ernst nehmen und demgemäß diesem Land bei einem deutschen Angriff beistehen werde. Mit Vorbedacht hatte ich Göring den Brief von Halifax nicht übergeben. Nun hielt ich den Zeitpunkt für gekommen. Ich habe niemals jemand solcher Schnelligkeit und Nervosität einen Brief öffnen sehen, wie bei dieser Gelegenheit. Göring riss den Umschlag auf, entfaltete Halifax, Brief und begann sich durchzubuchstabieren. Er beherrschte die englische Sprache nicht, verstand sie aber einigermaßen. Jetzt ging es ihm indessen zu langsam. Er sprang auf, legte den Brief vor mich hin und sagte, Herr Dalierus, übersetzen Sie den Brief ins Deutsche und denken Sie daran, wie außerordentlich wichtig es ist, dass jede Silbe in Ihrer Übersetzung ihre rechte Bedeutung bekommt, DB Nummer 104, Göring war merkbar besserer Laune, nachdem er von Halifax, Briefkenntnis genommen hatte. Als wir 23 Uhr im Auto nach Berlin fuhren, unterhielt er mich lebhaft mit allerhand Neuigkeiten. Er verweilte unter anderem bei verschiedenen Einzelheiten von Ribbentrops Besuch in Moskau, entwickelte die Folgen des Vertrages mit Russland, gab Ribbentrops Eindrude von Stalin, der dem deutschen Außenminister in hohem Grad imponiert hatte, wieder, und betonte, dass die Verhandlungen in der besten Stimmung geführt worden seien. Göring kam im Übrigen auf sein altes Thema von der Bedeutung eines Einverständnisses zwischen England und Deutschland zurück, sagte aber, dass er nach wie vor die englische Einstellung gegenüber der deutschen Politik schwer verstehen könne. 355. Um Mitternacht hielt das Auto an der Reichsgrenze und ein Oberst kam und meldete, dass Hitler zur Ruhe gegangen sei. Göring sagte, dass man Hitler unter allen Umständen wecken müsse. Göring bat mir die, nach meinem Hotel weiterzufahren, dort aber eine Weile zu warten, ehe ich zu Bett ging. Ich hatte ungefähr eine Viertelstunde gesessen und nachgedacht. Plötzlich kamen zwei Obersten heran, nahmen in typisch deutscher militärischer Art Stellung und sagten, der Führer lässt bitten. Ich folgte ihnen und nahm in einem großen offenen Auto Platz, das in rasendem Tempo zur Reichsgrenze fuhr. Stern der deutsche Geschäftsträger in Washington berichtet, die schnell aufeinanderfolgenden Friedensappelle Roosevelts entspringen weniger dem Wunsch, Kriegsausbruch zu verhindern als dem Bestreben, Deutschland zu isolieren und vor der Weltöffentlichkeit wie vor dem amerikanischen Volk der deutschen Führung die Kriegsverantwortung zuzuschieben, sowie jetzt schon das moralische Gewicht Amerikas zugunsten der Demokratien möglichst weitgehend einzusetzen, Adab 7S261, Stern Staatssekretär V. Weizsäcker führt in einer Aufzeichnung aus, auftragsgemäß habe ich heute Abend den amerikanischen Geschäftsträger empfangen, um ihm Folgendes zu sagen, der Führer habe die beiden Telegramme des Präsidenten Roosevelt erhalten. Er habe die Telegramme zur Prüfung durch die Regierung in die Hände des Herrn Reichsaußenministers gelegt. In die Einzelheiten der Telegramme des Präsidenten sei ich nicht beauftragt, einzutreten und bitte diese meine Mitteilung vorläufig so, wie ich sie gemacht hätte, der Regierung der Vereinigten Staaten für den Präsidenten zu übermitteln. Herr Kirk zeigte sich über diesen Akt der Höflichkeit erfreut und wird entsprechend nach Hause kabeln. Als der Geschäftsträger dann noch einiges über die Lage und über die möglichen Folgen eines Krieges äußern wollte, habe ich ihm gesagt, wenn die Lage für den Frieden nicht völlig hoffnungslos sei, so sei sie nach meiner Auffassung doch aufs Höchste gespannt. Im Übrigen möge man Mahnungen wegen der eventuellen Folgen eines Krieges doch besser anderswo, zum Beispiel in Warschau vorbringen. Diese Aufzeichnung wurde der Botschaft in Washington mit Telegramm Nummer 221 vom 26. August zur Kenntnis gebracht, ADAP 7S279, Stern. Die Militärmissionen der Westmächte reisten aus Moskau ab. Stern 35626 August 1939. Chaim Weizmann, der Führer der Zionisten, berichtet aus Paris, M. Rinaudi und sein Kabinettschef M. Palevschi, ein Mann von großer Intelligenz, hielten die politische Lage nicht für hoffnungslos. Ich teilte diese Ansicht nicht, aber ich entschloss mich nichtsdestoweniger, weitere zwei Tage in Paris zu riskieren, um meine Freunde und Bekannte zu besuchen und ein Bild der öffentlichen Meinung zu erhalten. Jetzt, wenn auch die Mobilmachung im Fortschreiten war, nahm man weder Enthusiasmus noch die Depression wahr, es gab nur ein geistloses, einer unerfreulichen Tatsache gewachsen sein. Es gab natürlich Klagen, zwei solcher Kriege in einem Leben wären zu viel. Elfaut Enfenir, es ist nötig Schluss zu machen, war der Schrei. Andere Bemerkungen waren zu hören, der Krieg ist nicht nötig. Mittel und Wege gefunden werden, um sich mit dem Feind zu einigen. Berlins Methode, München, ist die richtige, gibt genug Leute im Land, die die Regierung in Deutschland kennen und verstehen und die für uns vermitteln können, es müssen. Kam man muss dabei bleiben, es ich muss gestehen, dass, obwohl ich diese Stimmen überall um mich hörte, und sehr oft da, wo ich es am wenigsten erwartete, ich nicht gleich die ganze Gefahr erkannte, die sie darstellten. Es schien mir, dass Rinaudi und seine Regierung entschlossen waren, bis zum Ende zu kämpfen. Aber auch sie schienen nicht das Ausmaß zu erkennen, in dem das faschistische Übel sich ins französische Leben eingefressen hatte und zur Demoralisierung der Armee führte. Weizmann kehrte am Weizmann-Mem waren es 415, 28.8. nach England zurück. Sternbotschafter Lorraine Steele reibt an Lord Halifax, ich glaube, wir müssen nicht nur daran denken, dass Italiens mögliches sich heraushalten aus dem Krieg in meinen Kontakten mit italienischen Staatsmännern noch nicht einmal angedeutet worden ist, sondern dass Mussolini mir am 7. Juli ganz platt sagte, dass, wenn England auf Polens Seite kämpfen würde, Italien auf Deutschlands Seite weiterkämpfen würde. Zweiter. Ich glaube, dass ein solcher Schritt, wie Sie ihn vorschlagen, in diesem kritischen Zeitpunkt ein taktischer und psychologischer Fehler sein würde. Wenn, was sicher möglich ist, Mussolini es als einen Makel auf seiner Treue zu seinem deutschen Verbündeten auffasst, oder als einen Köder, um ihn von der Achse fortzuverführen, könnte es wirklich großen Schaden anrichten. Dritter. Ich glaube, die latenten Faktoren, die in meinem Brief vom 21.07. aufgezählt sind, sind alle am Wirken, dass, wenn Mussolini sich entscheidet, erstens nicht in nun drohenden Krieg einzutreten und zweitens sich von der Achse zu lösen, so wird er das aus wichtigen internen Gründen tun. Vielleicht sogar einschließlich der Erhaltung des faschistischen Regimes. Vierter. Deshalb, wenn er sich entscheidet, zu den Deutschen zu halten, würde er eine solche Anregung von uns übel nehmen, und wenn er beschließt, sich abzusondern, 357-26 August 1939 wird er sehr wahrscheinlich einen Fühler ausstrecken, wenn er eine Rückversicherung woanders braucht. Fünfter. Gleichzeitig ist es für mich äußerst nützlich wie auch angenehm zu wissen, was Sie eigentlich vorhaben. Wenn mir eine Gelegenheit gegeben wird, könnte ich sie benutzen, aber unterdessen würde ich es vorziehen, im allgemeinen sympathischen Ton fortzufahren, mit Verständnis für Mussolinis Politik und Zusammenarbeit und Würdigung seiner Bedeutung als eines Friedensfaktors, DBFP 7 Nummer 319, Stern. Lord Halifax telegrafiert an den Botschafter in Rom, 1. Es ist klar, dass im Laufe der nächsten Tage gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. In der Annahme, dass, wenn es über Danzig zum Krieg kommt, es nicht absolut sicher ist, dass Italien es nicht für seine Pflicht hält, seinen Achsenpartner zu unterstützen. Zum Beispiel dürften wir es für nötig halten, den Schiffsverkehr anzuweisen, das Mittelmeer zu verlassen und zu meiden, und wir werden vielleicht gewisse Maßnahmen im Roten Meer treffen müssen. Maßnahmen zweiter. Wenn Sie es für nützlich halten, könnten Sie sofort Graf Czarnöhö sagen, dass diese nur reine Vorsichtsmaßnahmen sein werden und dass sie nicht bedeuten, dass ich auch nur den geringsten Zweifel an der Aufrichtigkeit von Signor Mussolinis Bemühungen habe, eine friedliche Lösung der gegenwärtigen Krise zu sichern, wenn sie auch so aussehen mögen, als ob sie auf der Annahme basierten, dass ein Krieg zwischen unseren beiden Ländern unvermeidlich ist. Dritter. Es ist genauso gut möglich, dass es den Italienern zu diesem Zeitpunkt gut passen könnte, dass wir Maßnahmen treffen, die darauf hindeuten, dass wir erwarteten, uns mit Italien im Krieg zu befinden. Lorraine führte diesen Auftrag schriftlich noch am 26. August aus, ohne allerdings die heuchlerischen Argumente dieser Weisung zu benutzen. DBFP 7 Nummer 324-500, Stern. Lord Halifax telegrafiert Botschafter Lorraine in Rom, 2. In unseren Vorausinformationen gibt es viele Anzeichen, dass das, was Herr Hitler im Sinn hat, eine Teilung Polens ist, und dass er, wenn er diese Operation ausgeführt hat, vorhaben würde, England ein Angebot zu machen in Bezug auf Rüstungsbegrenzung und ähnliche Angelegenheiten. Ich brauche kaum zu sagen, dass ein solcher Vorschlag keine Chance haben würde, von seiner Majestät Regierung akzeptiert zu werden und tatsächlich sofort den Krieg bedeuten würde, wenn Herr Hitler in dieser Art vorgehen würde. Er hat oft von deutscher Ehre gesprochen, es gibt auch etwas wie britische Ehre. Wir können nichts tun, was unvermeidbar ist und es würde ganz klar unvereinbar damit 358-26 August 1939 sein, unsere Verbündeten zu verraten und irgendeiner Lösung zuzustimmen, die die Zerstörung der polnischen Unabhängigkeit bedeutet. Andererseits, wenn die Regelung auf Danzig und den Korridor beschränkt wäre, schiene es uns nicht, dass es unmöglich sein sollte, in angemessener Zeit eine Lösung ohne Krieg zu finden. 3. Wir halten es für äußerst wichtig, dass Signor Mussolini dies ohne Zögern in Berlin klarmachen sollte und dass er seinen Einfluss benutzen sollte, dass eine zufriedenstellende Regelung der deutsch-polnischen Schwierigkeiten auf dieser Basis durch die einen Vertrag erreicht würde und durch eine internationale Garantie gesichert. Nichts darunter hat irgendeine Chance, einen allgemeinen Krieg zu vermeiden. Es ist ganz klar, dass der Friede Europas nicht auf der Grundlage einer Teilung der Beute zwischen Russland und Deutschland von so weitreichender Art aufrechterhalten werden kann. Das Ausmaß dieses Abkommens ist noch nicht ganz klar, aber es gibt vernünftige Gründe anzunehmen, dass es über die polnische Frage zu weiteren Gebieten hinausgeht, und unter diesen Umständen ist Italien genauso daran interessiert wie SMR, jede Anstrengung zu machen, um in Berlin eine weniger, DBFP 7 Nummer 327, unannehmbare Politik durchzusetzen Stern als der optimistische Bericht Mackensens über seine Unterredung mit Mussolini am Nachmittag des 25. am nächsten Morgen im Auswärtigen Amt eintraf. Konnte man sich nicht den absoluten Widerspruch erklären, indem er zu dieser Botschaft Mussolinis stand. Um 10:30 und 11:15 erfolgte daher eine telefonische Rücksprache bei der deutschen Botschaft in Rom, ob das Telegramm des Botschafters aufrechterhalten bleibe. Dabei wolle man in Berlin wissen, wann dieses Telegramm diktiert worden sei und welche Zeitspanne zwischen den beiden Unterredungen mit dem Duce lag, Adab 7 Nummer 298, 299. Da Mackensen am Vormittag des 26. offensichtlich noch nichts von dem Inhalt der Botschaft Mussolinis an Hitler wusste, fragt er bei Kurt an, inwiefern zwischen seinem Telegramm und dem Briefe Mussolinis ein unerklärlicher Widerspruch bestehe, Adab 7 Nummer 302, Siebert, S 301, dem Botschafter wurde auf seine letzte Frage geantwortet, das sei alles überholt, Adab 7 Nummer 302, und in Ordnung. Stern um 15:15 besuchte Botschafter V. Mackensen den Grafen Czarnö und teilte ihm mit, dass er aus seinen telefonischen Unterhaltungen mit Berlin den Eindruck gewonnen hätte, dass man dort zwischen meiner Berichterstattung aus dem Telegramm vom 25.8. Nummer 280, über meine gestrige Unterredung mit dem Duce, die ja in seiner Gegenwart stattgefunden habe, und einem, wie ich hörte, am Nachmittag durch Attolico dem Führer übergebenen Brief des Duce Widersprüche fest 359-26 August 1939 gestellt zu haben glaube. Mir sei das nicht recht erklärlich, denn ich hätte mir die genau an die Äußerungen des Duce gehalten, die ich ihm hiermit, soweit sie die Frage nochmaligen politischen Eingreifens oder neuer Anregungen behandele, noch einmal wiederholen wolle. Czarnö bestätigte mir diese Darstellung als in allen Punkten vollkommen zutreffend und fügte hinzu, dass der Duce unmittelbar nach unserer Unterhaltung in dem Gespräch mit ihm den von mir übergebenen Brief noch einmal eingehend studiert habe und dabei ganz unter dem Einfluss gestanden habe, dass der Führer, wenn er am Schluss seines Briefes von dem vollen Verständnis für Italien spräche, ihm damit die Möglichkeit gegeben habe, sich völlig offen zu dieser Frage auszusprechen. Er habe sich daher entschlossen, nicht etwa nochmals neue Anregungen zu bringen, sondern in seinem Briefe dem Führer noch einmal zu erklären, dass er sich und das ganze Gewicht seiner Persönlichkeit für jeden etwa vom Führer noch unternommenen Versuch, zu einer friedlichen Lösung zu kommen, zur Verfügung stelle. Den gleichen Standpunkt habe er daher auch in dem mir soeben im Durchschlag übergebenen heutigen Brief an den Führer im Schlusssatz ausgesprochen. Siebert schreibt hierzu, die Ausführungen Czarnös waren eine sehr lahme Ausrede für den am 25.8. zwischen 15:30 und 17:30 stattgefundenen Meinungswechsel Mussolinis, welche die Tatsachen doch etwas anders darstellten, als sie in Wirklichkeit waren. In der Adab 7 Nummer 308, 1. Antwort Mussolinis stand außerdem entgegen der Behauptung Czarnös kein Wort darüber, dass er sich für eine politische Lösung zur Verfügung halte, Siebert, S 306, Anmerk 65, Mussolini lässt durch den Grafen Czarnö dem italienischen Botschafter Attolico um die Mittagszeit die italienische Bedarfsliste zutelefonieren, der sie sofort an die Reichs-GNZ-Lei durchgibt. DB Nummer 105, da die Liste keine Angaben enthielt, wann die angegebenen Mengen geliefert werden müssten, fragte der Reichsaußenminister Attolico. Dieser antwortete, sofort, vor dem Beginn der Feindseligkeiten diese unbegreifliche und unzutreffende Antwort veranlasste Hitler zu einer Rückfrage bei Mussolini. DB Nummer 106, aus dem letzten Absatz dieses Briefes ergibt sich, dass die Behauptung Erich Kurz unzutreffend ist, Hitler habe geschrieben, er beabsichtige nach der Vernichtung Polens allein Großbritannien und Frankreich zu schlagen. Kurt, S 200, bei der Überreichung dieses Briefes durch Botschafter von Mackensen um 17 Uhr, machte Mussolini folgende Ausführungen, zu der Bitte um weitere aktive Propaganda und geeignete militärische Demonstrationen bemerkte er, das haben wir getan und werden wir. Er empfinde es so, fuhr der Duce fort und kam damit zu Ausführungen, die an Medi abzusetzen ihm sichtlich am Herzen lag, sehr schmerzlich, dass er in der jetzigen Situation keine andere Haltung einnehmen könne. Er habe aber ein Land hinter sich, das soeben 360-26 August 1939 5 Kriegsjahre durchgemacht habe und durch den spanischen Bürgerkrieg geradezu ausgeblutet sei, das Unternehmen habe mehr als 14 Milliarden gekostet, von denen man kaum etwas wiedersehen werde, und habe eine gewaltige Bresche in den Devisenvorrat geschlagen, die die Rohstoffbeschaffung ungeheuer erschwere. Uns sei ja aber Italiens Lage insbesondere im Punkt Rohstoffversorgung bekannt und der Ernst der Situation noch kürzlich von Czarnöl in Salzburg nachdrücklich dargelegt worden. Er wolle keine Anregungen weitergeben, zumal ja der Schlusspassus seines heutigen Briefes an den Führer, in dem er sich noch einmal zur Verfügung gestellt hätte, ohne Echo geblieben sei. Er könne aber die Überzeugung nicht loswerden, dass es noch heute Möglichkeiten gebe, zu einer Lösung ohne Krieg zu kommen, ohne in der Sache nachzugeben. Erst heute wieder habe er vom englischen Botschafter Nachrichten bekommen, die ihm zu beweisen schienen, dass die Engländer bereit wären, auf Polen stärksten Druck auszuüben, wenn dadurch der bewaffnete Konflikt zu vermeiden sei. Er bestritt nicht, dass bisher von solchem Druck nichts zu merken, hielt aber trotzdem diese Möglichkeit für noch vorhanden. Er könne keine Initiative ergreifen, stehe aber, wie er auch mir gegenüber betonen wolle, dem Führer voll zur Verfügung. Im Übrigen habe er persönlich Beck vor einigen Tagen eine sehr scharfe Warnung zukommen lassen. Dass ein ausbrechender Konflikt noch lokalisiert werde könne, halte er für ausgeschlossen. Er würde, wenn er gefragt würde, dazu raten, der Art, wie der Krieg geführt werde, höchste Aufmerksamkeit zu schenken, mit anderen Worten, sich ausschließlich auf Polen zu stürzen, im Westen dagegen sich auch aus dem Grunde auf reine Abwehr einzustellen, um dem französischen und englischen Volk vor Augen zu führen, und dies öffentlich, durch einen entsprechenden Appell an diese beiden Völker zu unterstützen, dass wir uns zwar mit der Waffe in der Hand ihre Einmischung verbitten, im Übrigen es sich für uns aber nur darum handle, unser gutes deutsches Recht gegenüber einem Volk durchzusetzen, dass Engländern und Franzosen eigentlich durch nichts innerlich verbunden sei und tausende von Kilometern entfernt von ihnen wohne. Dann werde sich nach Niederwerfung Polens der Moment, zum Schluss zu kommen, leichter finden. Czarnöl unterstrich diese Ausführungen des Duce und flocht ein, dass ihm der Herr Reichsaußenminister schon bei der letzten Begegnung gesagt habe, wir dächten im Westen ähnlich zu verfahren, ja sogar bei feindlichem Bombenabwurf uns auf dessen Abwehr zu beschränken, ohne unsererseits in gleicher Weise vorzugehen. Der Duce erklärte, das sei ausgezeichnet, Adab 7S 272, DB Nummer 106a, wenn er sie lesen könnte. Mussolini antwortet Hitler sofort. In sein Tagebuch schreibt Czarnöl, unsere Bedürfnisse sind riesig, weil wir fast keine Lager mehr haben. Wir stellen die Liste auf, sie würde einen Stier töten, als Attolico die Forderung übergibt, sagte mir Attolico, es habe sich nicht um ein Missverständnis gehandelt, sondern er habe absichtlich einen Irrtum begangen, um die Deutschen abzuschrecken und die Erfüllung unserer Forderungen unmöglich zu machen. Stern, er verlangt die unfair 361-26 August 1939, der Duce ist wirklich tief bestürzt. Sein zügliche Überweisung des Materials. Das ist unmöglich, denn es handelt sich 17 Millionen Tonnen, für deren Verfrachtung 17.000 Züge nötig wären. Die Sache ist ganz klar militärischer Instinkt und sein Sinn für Ehre drängen ihn zum Kampf, die Vernunft hat ihm Einhalt geboten. Aber er leidet sehr. Auf militärischem Gebiet ist er von seinen Mitarbeitern schlecht bedient worden, die in der Illusion eines ewigen Friedens in ihm gefährliche Täuschungen geweckt haben. Heute musste er die harte Wirklichkeit erkennen. Das war für den Duce ein schwerer Schlag. Stern, diese Bemerkung steht am Rand der Seite und ist wahrscheinlich einige Tage später dazu geschrieben worden, um Sternkardinal Maclione, Staatssekretär des Vatikans, notierte, Nachrichten aus anderer Quelle, also nicht polnischen DV, bestätigen mir. DV, dass die Danzig-Frage nur ein Vorwand für Deutschland ist, und dass dieses sich vorgenommen hat, Polen einen Vernichtungskrieg zu bereiten. QV Anetzi, S93, Stern, die geplanten Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Schlacht von Tannenberg wurden abgesagt. Stern, in dem Buche über die Division Brandenburg getarnt, getäuscht und doch getreu, von Herbert Kriegsheim findet sich die Darstellung eines Vorganges, wonach unter dem Kommando des Oberleutnant Herzner ein Sonderkommando deutscher Soldaten, ca. 100 Mann, am 26.8. nach Polen eingedrungen sei, um den Jablunka-Pass zu besetzen. Bei den hierdurch entstandenen Kämpfen seien 2000 polnische Gefangene gemacht worden. Das Sonderkommando hätte sich jedoch wieder zurückgezogen, nachdem es aus einer Funkmeldung entnommen habe, dass der Krieg noch gar nicht ausgebrochen sei. Die Richtigkeit dieser Darstellung halte ich für völlig unmöglich, weil erstens überhaupt noch kein Angriffsbefehl vorlag, der das Eindringen deutscher Truppen in Polen auslöste, und zweitens, weil es völlig ausgeschlossen ist, dass ein solches Sonderkommando von mehr als 100 Mann von den Polen unbemerkt geblieben wäre und der Verlust von 2000 Gefangenen nicht zur Kenntnis polnischer Dienststellen gelangt sein sollte. Das polnische Weißbuch, das im März 1940 erschienen ist, enthält im Dokument Nummer 116 eine Aufstellung aller Grenzzwischenfälle, die sich vom 6.31.8.1939 ereigneten. Obwohl dabei auch die unbedeutendsten aufgezählt sind, bei denen nur 2-3 Soldaten verwickelt waren, enthält diese auf 362/27 August 1939 Stellung von dem angeblichen Unternehmen kein Wort. Es ist aber ausgeschlossen, dass die Polen eine solche Aktion nicht im Interesse der Kriegsschuldbezichtigung in der Presse und im Weißbuch groß aufgemacht hätten, wenn ihnen auch nur das Geringste davon bekannt geworden wäre. Auf meine entsprechende Anfrage beim Verfasser des Buches teilt er lakonisch mit, dass diese Schilderung nicht von ihm stamme. Sie sei im Nachwort enthalten und ich möge mich wegen des Verfassers nochmals an den Verlag wenden. Mein Versuch, von diesem mehr zu erfahren, scheiterte. Entweder ist die Quelle dieser Geschichte die gleiche, aus der auch die Gräuelberichte über angebliche Untaten deutscher Truppen beim Einmarsch in Polen stammten, DB Nummer 145, oder steht sie mit folgenden Vorgängen in gewissem Zusammenhang, um die Polen daran zu hindern, wichtige Teile ihrer Industriebetriebe wie Maschinenhäuser und Elektrizitätswerke zu sprengen, wurden von der Abwehrstelle Breslau sogenannte K-Trupps, Kampftrupps, aufgestellt, die in einem Kampfverband Ebbinghaus zusammengefasst wurden. Es handelte sich um eine Freischärlertruppe von einigen hundert Mann. Sie waren nur mit leichten Waffen wie Maschinenpistolen, Pistolen und Eierhandgranaten ausgerüstet und gingen zum Teil schon einige Tage vor dem Einmarsch als Kohlenarbeiter und Angestellte hinüber, zum Teil in der Nacht zum 1. September 1939. Es gelang ihnen, einige wichtige Anlagen schon vor Beginn der militärischen Operationen zu besetzen. Nach der ersten Überraschung stellten sich aber reguläre polnische Truppen und Gendarmen den minder bewaffneten und nicht einheitlich geführten Freischärlern entgegen und brachten sie in schwierige Lagen, aus denen sie erst durch die wenige Stunden darauf einmarschierenden Truppen befreit werden konnten. Leverkühn, S24, da Herr Leverkühn leider verstorben ist, musste mein Versuch scheitern, von ihm zu erfahren, ob seine Darstellung irgendwie mit dem Jablunka-Unternehmen Herzners in Verbindung gebracht werden könne. Hogan hält offenbar das Jablunka-Unternehmen für wahr, gibt jedoch für seine sehr allgemein gehaltene Darstellung keine besondere Quelle an. Sonntag, den 27. August 1939, Hogan S680, wie Dr. Peter Kleist berichtet, hatte er mehrere Unterhaltungen mit polnischen Persönlichkeiten, die dem Krieg in erstaunlicher Zuversicht entgegensahen, weil die deutschen Widerstandskräfte den Ausbruch des Krieges zum Losschlagen benutzen und jede Kriegsanstrengung des Reiches lähmen würden. Kleist in Nation Europa Heft 561 S27, auch Staatsminister Heinrich Lammers erklärte dem Verfasser, dass ihm ein Mitglied der polnischen Botschaft zum Ausdruck gebracht habe, wenn Deutsch 363/27 August 1939 Land den Krieg beginnt, gibt es sofort Revolution und unsere Armee ist in 8 Tagen in Berlin. Stern der deutsche Generalkonsul in Thorn berichtet dem Auswärtigen Amt über die Evakuierung und Misshandlung von Volksdeutschen. Zollämter und Polizeidienststellen berichten über zahlreiche Bandenüberfälle, Brandstiftungen und Beschießungen an der polnischen Grenze. DWB 2 Nummer 470, DWB 2 Nummer 417, Stern der italienische Botschafter Gariglia in Paris berichtete dem deutschen GI-Chefsträger über ein Gespräch, das er mit Außenminister Barnett hatte. In der Unterhaltung habe Herr Barnett gleich mit der Feststellung begonnen, dass nach der Unterredung des Führers mit dem englischen Botschafter bei ihm wieder ein schwacher Schimmer von Hoffnungen auf Vermeidung kriegerischer Auseinandersetzung in Europa aufgetaucht sei. Man sähe aus der Geste des Führers, dass er das Prinzip der Unterhaltungen nicht ablehne. Vielleicht ließen sich dadurch Mittel und Wege finden, den deutsch-polnischen Konflikt freundschaftlich zu regeln. Gariglia glaubt bei seinen Gesprächen mit Barnett Unterschied in der Festigkeit des Ministers gegenüber letzter Unterhaltung festgestellt zu haben, den Gariglia auf Wirkung Abschluss des deutsch-russischen Paktes zurückführt. Barnett habe zwar die französisch-englischen Verpflichtungen Polen gegenüber unterstrichen, habe sich aber mehr an die Hoffnungen einer friedlichen Lösungsmöglichkeit geklammert. Er, Gariglia, habe Barnett klargemacht, dass es nach italienischer Ansicht für Frankreich Selbstmord bedeuten würde, für Polen in einen Krieg gegen Deutschland einzutreten, in welchem Italiens Haltung unzweideutig feststehe. In einem solchen Kriege werde Polen das erste Opfer sein und, wie auch immer der Krieg ausgehen würde, von der Landkarte verschwinden. Berechtigung deutscher Forderungen sei unbestreitbar und Frankreich habe die Pflicht, auf Polen einzuwirken, die zur Erhaltung des Friedens notwendigen Opfer zu bringen. Barnett habe darauf erklärt, dass die französische Regierung ihren stärksten Einfluss auf Polen geltend mache, sich jeder provokatorischen Geste Deutschlands gegenüber zu enthalten. Der Außenminister habe dabei durchblicken lassen, dass er eine Lösung durch polnisches Nachgeben, die die polnische Ehre und Unabhängigkeit nicht berührte, nicht für ausgeschlossen halte, habe aber betont, dass bei gewaltsamen deutschem Vorgehen gegen Polen, England und Frankreich zur Erfüllung ihrer Bündnispflicht sein würden, so sehr sie einen Konflikt auch zu vermeiden suchten, Adab 7 S296, gezwungen Stern 364/27 August 1939 um 13.20 Uhr telefonierte Colundre an Barnett, die gestern von mir unternommene Demarche war notwendig, eine psychologische Wirkung haben, indem sie Hitler in dem Gefühl bestärkt, dass wir bereit sind zu kämpfen, und ihm gleichzeitig seine Verantwortung vor Augen führt und ihm zeigt, dass wir eine für beide Parteien ehrenhafte Lösung anstreben. Meiner Ansicht nach können wir aber ein günstiges Ergebnis nur dann erwarten, wenn wir uns sorgfältig davor hüten, den Eindruck zu erwecken, als lägen wir auf der Lauer, jeden möglichen Vergleich zu schließen, sei er auch noch so belastend sie kann, FGB Nummer 263, Stern Adolf Hitler beantwortete den Brief des Ministerpräsidenten Daladier. DB Nummer 107, als der Reichsaußenminister dem französischen Botschafter um 16 Uhr eine Abschrift des Briefes übergab, führte er aus, ich muss dem Briefe des Führers hinzufügen, dass sich die Lage seit gestern noch weiter zugespitzt hat. Die polnische Regierung ist nicht mehr Herr in dem Hause. Vielleicht ist es besser so, denn sonst müssten wir sie für die gegen uns gerichteten Herausforderungen verantwortlich machen. Ich muss Sie aber darauf aufmerksam machen, dass wir beim ersten Zwischenfall zuschlagen werden, FGB Nummer 266, in seinem Telefonat, in dem Kulundre dies um 17.30 Uhr Herrn Barnett mitteilt, behauptet er wahrheitswidrig, Hitlers Antwort sei ablehnend. Obwohl Daladier schon um 20 Uhr im Besitze des Briefinhalts ist, gibt die französische Regierung um 23 Uhr ihren Botschaftern in London, Warschau, Washington, Istanbul und Bukarest bekannt, dass Hitler erklärt habe, er könne der Anregung Herrn Daladiers, in einen letzten Versuch einer friedlichen Verständigung mit Polen einzuwilligen, nicht Folge leisten. Auch diese Behauptung war unwahr. FGB Nummer 266 und 271, Stern. Obwohl Botschafter Kulundre morgens schon seiner Regierung mitteilte, dass er mit Hitler vereinbart habe, dass bis auf Weiteres der Brief Daladiers und die bevorstehende Antwort Hitlers nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, erwähnte die französische Regierung in ihrem Kommuniqué, das am Abend ausgegeben wurde, die Tatsache des Briefwechsels, sodass noch um 23.30 Uhr der deutsche Geschäftsträger die französische Regierung darauf hinweisen muss, dass die lakonische Erwähnung des Briefes am Ende des französischen Kommuniqués völlig falschen Eindruck vermitteln und die Öffentlichkeit über Inhalt und Absicht des Briefes irreführen müsste, Adab 7 Nummer 368, 365, 27 August 1939. Aus den Dokumenten über diesen Vorgang ergibt sich klar, dass der Bruch der Vereinbarung planmäßig inszeniert wurde, um der Weltöffentlichkeit vortäuschen zu können, dass Deutschland keine Verhandlungen mit Polen wolle. Hitler ließ daher den ganzen Briefwechsel veröffentlichen und verlangte das auch von der französischen Regierung. Adab 7 Nummer 369, Sternbotschafter Ken ARD telegrafiert an Lord Halifax, soweit ich beurteilen kann, sind die deutschen Behauptungen von Massenmisshandlungen der deutschen Minderheit durch maßgebliche polnische Stellen grobe Übertreibungen, wenn nicht völlige Fälschungen. Es gibt kein Zeichen, dass die polnischen Zivilbehörden in irgendeiner Weise die Kontrolle über die Lage verloren hätten. Warschau und soweit ich mich vergewissern konnte auch das übrige Polen sind noch immer vollkommen ruhig. Solche Behauptungen erinnern an Nazi-Propagandamethoden gegenüber der Tschechoslowakei im letzten Jahr, dem Außenminister die Notwendigkeit klarzumachen, alles nur Mögliche zu tun, um zu beweisen, dass Herrn Hitlers Behauptungen in Bezug auf die deutsche Minderheit falsch sind. Ich werde keine Gelegenheit versäumen, DBFP 7 Nummer 367, Stern. In einem weiteren Telegramm bemerkt er, dass er heute Morgen mit Oberst Beck die Fragen des Bevölkerungsaustausches und der neutralen Beobachter diskutiert habe. Was das erste betrifft, sagte er, dass er grundsätzlich keinen Einwand sehe und willens wäre, die deutsche Regierung wissen zu lassen, dass er bereit sei, einen solchen Vorschlag zu erörtern. Möglicherweise nicht direkt an den Staatssekretär, aber auf solche Art, dass es sicher wäre, dass es die höchsten Stellen erreichen würde. Was die Frage der neutralen Beobachter betrifft, hätte er wieder den Ministerpräsidenten gefragt, er würde mich im Laufe des Tages seine Entscheidung wissen lassen. Da er mir erzählte, dass der Papst gestern Abend durch den Nuntius gefragt habe, ob er irgendetwas tun könne, schlug ich Oberst Beck vor, dass er seine Heiligkeit informieren sollte, dass er bereit wäre, einen Bevölkerungsaustausch und auch den Einsatz neutraler Beobachter zu erwägen, um zu zeigen, dass die deutschen Anklagen von Misshandlungen völlig unbegründet wären. Der Papst könne dann diese Vorschläge der deutschen Regierung mitteilen, und selbst das in Berlin keine große Wirkung habe, würde es doch einen ausgezeichneten Wenn-Eindruck auf die öffentliche Meinung im Ausland machen. Oberst Beck schien dies beurteilen und versprach, er würde mir seine unmittelbare Entscheidung günstig zu mitteilen. Ich warnte ihn, dass keine Zeit zu verlieren wäre. Was Danzig betrifft, erwartete Oberst Beck nach seinen letzten Informationen keine vollendete Tat. 366, 27 August 1939. Sachen für heute oder die unmittelbare Zukunft. Soweit er wüsste, wäre dort im Augenblick alles ruhig. DBFP 7 Nummer 372, Stern, GV Anetzi, S105 Ang 1, zu diesem Telegramm, veröffentlicht im britischen Blaubuch, Nummer 72, führt GV Anetzi aus, um der geschichtlichen Wahrheit willen muss gesagt werden, dass dem Heiligen Stuhl die der polnischen Regierung vom englischen Botschafter vorgeschlagene Mitteilung niemals gemacht wurde. Der einzige Vorschlag, der von Minister Beat bezüglich der Minderheiten vorgebracht wurde, ist der oben erwähnte einer gleichzeitigen Einladung des Heiligen Stalls an die deutsche und polnische Regierung, sie möchten die in den beiden Ländern entstandene Erregung dämpfen. Sternken ARD sagte einem seiner Kollegen in Warschau, er sei nicht befugt, ihm den Inhalt der Unterredung Hitlers mit Henderson mitzuteilen. Er könne ihm nur sagen, dass der deutsche Vorschlag offensichtlich den Zweck verfolge, England von seinen Verbündeten zu trennen. DWB 2 Nummer 462, Sternbotschafter Ken ARD berichtet Lord Halifax, dass Mr. Beck äußerst interessiert sei, den Inhalt der eventuellen Antwort der britischen Regierung an Herrn Hitler zu erfahren. Es wäre wesentlich für die polnische Regierung, die Haltung SMR zu wissen, da die polnische Militärbehörden, wenn auch ihre Mobilmachungsmaßnahmen praktisch vollkommen wären, noch gewisse Maßnahmen zu treffen hätten und ihre Entscheidung darin weitgehend von der Haltung der britischen und französischen Regierung gegenüber diesem letzten Schritt Hitlers bestimmt würde. DBFP 7 Nummer 371, Sternbotschafter Ken ARD berichtet Lord Halifax um 22.46 Uhr, dass ihm Außenminister Beck soeben mitgeteilt habe, dass die polnische Regierung angesichts des Tones von Hitlers Sprache in seiner Unterhaltung mit Sir N. Henderson über Polen volle Mobilisierung beschlossen habe, die sofort in Kraft trete. Er habe M. Beck keinen vollen Bericht über Hitlers Bemerkungen gegeben, aber er wurde darüber von den polnischen Botschaftern in London und Berlin richtet unter DBFP 7 Nummer 391, Stern 367, 27 August 1939. Am 27. August wurde sie noch immer diskutiert, die britische Antwort an Hitler D.V. Das Kabinett trat um 10:30 Uhr zu einer anderthalbstündigen Besprechung zusammen. Beim Mittagessen überprüften Henderson, Simon und Horribilis den neuen Entwurf. Horribilis bemerkte, mein Ziel war es, die Antwort in einem energischeren Ton abzufassen. Er wollte in dem Entwurf jeden Hinweis darauf tilgen, dass wir den Polen unsere Garantie unter Vorbehalten gaben oder dass wir auf sie einen Druck ausübten. Auf diese Haltung sollte mit aller Strenge geachtet werden, Gilbert und Gott, S 226, Stern, Medifind, S 10, Medifind, ein Deutscher, der längere Zeit in England lebte, gibt folgenden Stimmungsbericht. Als ich am späten Nachmittag mein kleines Häuschen in einem westlichen Vorort von London verließ, kamen die Nachbarn gelaufen, um mir die Hand zu drücken. Auch auf dem Bahnsteig des Liverpool Street Bahnhofs standen wie an den Tagen zuvor Engländer, die ihren deutschen Freunden im Zuge nachwinkten und ihnen auf Wiedersehen nachriefen. Aber in Harwich, wo der Kanaldampfer lag, wurde die Sache anders. Man ließ uns nach Erledigung der Passformalitäten an Bord des englischen Schiffes, das den Nachtdienst von Harwich nach Hoek van Holland versieht. Es waren unser etwa 150 Deutsche, ein Teil davon Ferien- oder Geschäftsreisende, die nur ein paar Tage in London verbracht hatten. Doch als die Zeit der fahrplanmäßigen Abfahrt kam, erkannten wir, dass zwar die Türen und Luken des Dampfers geschlossen waren, dass das Schiff jedoch nicht fuhr. Die Schiffsoffiziere und Stewards zuckten die Achseln als Antwort auf unsere Frage nach dem Warum. Doch sie versicherten, dass uns am nächsten Tage ein holländischer Dampfer nach Vlissingen bringen würde. Wir durften an Bord in den vorgesehenen Kabinen schlafen. Die Schiffsbesatzung war freundlich, und nach hartnäckigen Fragen fanden wir auch heraus, warum der Dampfer nicht fuhr. Es war ein Funkspruch der Regierung gekommen mit dem Befehl, dass kein englisches Schiff mehr auslaufen dürfte. Das war bereits eine volle Woche, bevor Cumberland den Kriegszustand verkündete. Stern, der Schwede Dalerus berichtet über seine Aussprache mit Hitler. Dalerus, S 67 FF. Hitler stand inmitten des Zimmers in einer ernsten Pose und fixierte Midi scharf. Ich trat vor und grüßte, guten Abend, Exzellenz. Hitler antwortete mit einigen freundlichen Worten und bat Midi und Göring, in einer Ecke des Raumes Platz zu nehmen. Ohne auf Halifax, Brief oder meine an Göring übermittelten Angaben über die englische Einstellung Bezug zu nehmen, begann er sodann einen längeren Vortrag über die deutsche Politik und Deutschlands Wunsch, mit England 368, 27 August 1939 zu einer Verständigung zu kommen. Er rekapitulierte die Ereignisse, seit er Deutschlands Führer wurde, und erinnerte an all die Schwierigkeiten, die er gehabt hatte. Er betonte mehrmals, dass er als unglücklicher Freier versucht habe, England zur Zusammenarbeit zu bewegen, jedoch ohne Erfolg, und äußerte weiter den Verdacht, die Engländer seien nicht von dem ehrlichen Wunsch zum Zusammenwirken beseelt. Nachdem er dann genau die Gesichtspunkte geltend gemacht hatte, die in seinem noch am gleichen Tag an Daladier abgesandten Brief zum Ausdruck kamen, begann er, England und das englische Volk scharf zu kritisieren. Dieser Monolog dauerte etwa 20 Minuten und Hitler wurde allmählich, besonders bei der Kritik an England, recht erregt. Bei einer Pause in seiner Kritik konnte ich es nicht unterlassen, mich einzuschalten und zu bemerken, dass ich leider seine Meinung von England und dessen Volk nicht teilen könne. Ich habe längere Zeit als Arbeiter in England gearbeitet und kenne die verschiedenen Schichten des englischen Volkes. Hitler unterbrach mich sofort. Was sagen Sie? Haben Sie als gewöhnlicher Arbeiter in England gearbeitet? Erzählen Sie, er vergaß völlig seine politischen Erläuterungen und wir begannen ein längeres Gespräch über England. Hierauf wandte sich Hitler wieder den aktuellen Fragen zu. Er wurde nunmehr erregt, stand auf und ging im Zimmer auf und ab, während er über sein Zusammentreffen mit Henderson berichtete. Nach einem eingehenden Kommentar seiner Vorschläge an Henderson schloss er mit einer Geste und den Worten, dies ist mein letztes großzügiges Angebot an England. Hierauf ging er dazu über, Großdeutschlands überlegene Kriegsmacht hervorzuheben, und dabei wurde sein Gesicht starr und seine Bewegungen wurden sonderbar. Hitler ging auf und ab, blieb plötzlich stehen und sagte, Sie, Herr Dalerus, haben meine Auffassung gehört. Sie müssen sofort nach England reisen, um sie der englischen Regierung mitzuteilen. Ich glaube nicht, dass Henderson mich verstanden hat, und ich wünsche aufrichtig, dass eine Verständigung zustande kommt. Ich erwiderte, dass ich natürlich als Privatmann eines neutralen Staates keinen Auftrag entgegennehmen könne, in seinem Namen nach England zu fahren, erklärte aber, Wenn die englische Regierung den Wunsch äußere, ich solle kommen, sei ich hierzu bereit. Jedoch wünsche ich in diesem Fall eine klare Definition der lebenswichtigen Punkte, über die eine Vereinbarung getroffen werden soll. Ich betonte, dass es keinen Nutzen bringen könne, wenn ich nach England käme und mit allgemeinen Redensarten über das hier Besprochene berichtete. Als ein Beispiel darf ich nennen, dass es kaum für mich möglich ist, über Ihre Vorschläge oder Auffassungen zu berichten, ohne einen klaren Begriff zu haben, wie Sie über den von Ihnen vorgeschlagenen Korridor nach Danzig denken. Als ich dies sagte, verzog Hitler den Mund zu einem Lächeln. Er wandte sich zu Göring und sagte, ja, danach hat mich Henderson nicht gefragt. Dies gab mir Anlass, zu betonen, wie wichtig es sei, dass ich korrekte und genaue Angaben mitnehme, wenn ich nach England führe. Hierauf nahm Göring einen Atlas, riss ein Blatt heraus und Ma 369, 27 August 1939 kehrte mit einem Rotstift das Gebiet, auf das Deutschland Anspruch machte. So dann diskutierten wir die lebenswichtigen Punkte des Vorschlags, den Hitler Henderson zur Weiterleitung an die englische Regierung unterbreitet hatte. Während des sich nun entspinnenden Gesprächs wurde Hitler bisweilen lebhaft und gesprächig und es war nicht so einfach, den Inhalt oder die wirkliche Bedeutung seiner Äußerungen zu erfassen. Im Laufe der Besprechung kam ein klar umschriebener Auftrag zustande, so dass ich genau wusste, was ich in London vorbringen konnte. Bereits als ich Halifax, Brief an Göring übergab, hatte dieser mich davor gewarnt, unnötigerweise Notizen über die wichtigen Fragen bei mir zu führen. Stattdessen lernte ich Hitlers Vorschlag Punkt für Punkt auswendig. Ich gebe diese Punkte hier so wieder, wie ich sie auffasste. 1. Deutschland wünscht einen Pakt oder ein Bündnis mit England, was bedeuten soll, dass alle Streitfragen politischer oder wirtschaftlicher Art durch diesen Pakt ausgeschlossen werden können. 2. England soll mitwirken, dass Deutschland Danzig und den Korridor erhält, jedoch mit Ausnahme eines Freihafens in Danzig, der Polen zur Verfügung stehen solle. Polen solle außerdem einen Korridor nach Gedingen erhalten und ganz über diese Stadt und ein hinreichend großes Gebiet um sie herum verfügen. 3. Deutschland verpflichtet sich, Polens Grenzen zu garantieren. 4. Über die Kolonien soll ein Übereinkommen getroffen werden. Deutschland wünscht entweder seine Kolonien zurück oder eine Vereinbarung über zum britischen Empire gehörige Kolonien, die Deutschland als Kompensation erhalten könne. Deutschland bedürfe gewisser tropischer Gebiete, um aus ihnen sich für die deutsche Industrie und Versorgung wichtige Rohstoffe und Lebensmittel beschaffen zu können. 5. Für die Behandlung der deutschen Minderheit in Polen sollen ausreichende Garantien geschaffen werden. 6. Deutschland verpflichtet sich, das britische Empire, wo immer es angegriffen werden könnte, mit seiner Wehrmacht zu schützen. Dieser letzte Punkt war Gegenstand eingehender Erörterungen. Hitler hob hervor, wie bedeutsam es für England sei, zu wissen, dass Deutschland dem britischen Empire, wo es auch in Gefahr geriete, angegriffen zu werden, mit der Macht seiner Waffen zu Hilfe kommen werde. Und damit nicht genug, Deutschland verpflichte sich auch, keine andere Nation, welche es auch sein möge, die mit dem Empire in kriegerische Verwicklungen komme, zu unterstützen. Während des mehrstündigen Gesprächs hatte Göring mit der einen oder anderen kurzen Äußerung die Worte Hitlers unterstrichen, sonst aber nur zugehört, hier aber griff er ein und sagte, der zuletzt erörterte Punkt bedeute außerdem, Deutschland würde England gegen Italien unterstützen, wenn diese beiden über Interessen im Mittelmeer oder solche andere Art in Konflikt geraten würden. Diese Darstellung ist völlig unwahrscheinlich, denn Hitler hatte in seinem schriftlichen Bündnis 370, 27 August 1939 Angebot vom 25.08. DB Nummer 89, ausdrücklich den Vorbehalt gemacht, dass die Italien gegenüber eingegangenen Verpflichtungen unberührt bleiben müssten. Hitler war lebhaft und suchte mir klarzumachen, was es bedeute, wenn diese Punkte durchgeführt werden könnten. Göring saß dabei und war sichtlich bei guter Laune, wenn auch sein streng formelles und untertäniges Verhalten gegenüber seinem Chef mich verwunderte und einigermaßen bedenklich stimmte. Nach Abschluss der Unterhaltung hob ich hervor, dass mein eventueller Besuch in London nur dann Nutzen bringen werde, wenn ich von der englischen Regierung eingeladen und in einem englischen Flugzeug geholt würde. Göring betonte in seiner impulsiven Art, dass dieser Punkt auf irgendeine Weise geordnet werden müsse, da es von allergrößter Bedeutung sei, dass die jetzt geführte Unterhaltung der englischen Regierung bekannt würde. Sie wissen, Herr Dahlerus, wie viel hiervon abhängt, äußerte er. Ein deutsches Flugzeug würde um 8 Uhr startbereit sein. Nach der Rückkehr in mein Hotel rief ich Charles Spencer an, der sofort Kontakt mit Sir Kingsley Wood suchte. Es dauerte nicht lange, bis ich eine telefonische Mitteilung Spencers erhielt, ich sei in der fraglichen Angelegenheit willkommen. Als wir um 12.20 Uhr auf dem Flugplatz Croydon landeten, war er wie ausgestorben. Der gesamte Zivilverkehr ins Ausland hatte aufgehört. Es ist selbstverständlich, dass die Ankunft eines deutschen Flugzeugs unter solchen Umständen erhebliches Aufsehen erregte. Der Flugplatz war abgesperrt, und ich wurde in eines der Zimmer des Verwaltungsgebäudes des Flugplatzes Croydon geführt. Hier wurde ich gebeten, sofort einen Bericht über die Ereignisse während meines Besuchs in Berlin abzufassen. Der Rapport wurde recht summarisch. Sobald der Bericht fertig war, wurde er durch einen Kurier zu Lord Halifax G.E. sent. Sodann wurde ich auf Umwegen nach Downing Street Nummer 10 geführt und sofort von M.R. Cumberland, Lord Halifax und dem ständigen Staatssekretär im Foreign Office, Sir Alexander Cadogan, empfangen. Cumberlain bat mich, zu erzählen, was während meines Besuches in Berlin geschehen war. Ich gab hierauf einen eingehenden Bericht über mein Gespräch mit Hitler und besonders über die 6 Punkte. Während ich sprach, empfand ich die Reaktion meiner Zuhörer, mein Bericht schien in mehreren Punkten nicht mit den Angaben übereinzustimmen, die Sir Neville Henderson erhalten hatte. Cumberlain fragte mich auch, ob ich wirklich sicher sei, recht verstanden zu haben, was Hitler sagte. Ich konnte nur antworten, ich verstände Deutsch so gut, dass ein sprachliches Missverständnis nicht möglich sei, ferner, das Gespräch sei in so ruhigen Formen geführt und jede Frage so gründlich diskutiert worden, dass ich versichern könne, mein Bericht stimme wirklich mit dem überein, was im Gespräch mit Hitler zum Ausdruck gekommen sei. Dagegen könnte ich in keiner Weise garantieren, dass die mir Hitler gemachten Angaben richtig seien oder mit dem übereinstimmten, von was er Henderson gesagt hatte. Wie unendlich verschieden war die Atmosphäre, in der diese Unterhaltung geführt wurde, im Vergleich zu der, die während des nächtlichen Gesprächs in Berlin 371-27 August 1939 herrschte. Besonders in Cumberlains Äußerungen war ein tiefer ingewurzeltes Misstrauen gegenüber Hitler und dem nazistischen Deutschland zu spüren, gleichzeitig aber ein absolut und zweideutiger Wille, einer Katastrophe möglichst vorzubeugen.